jetzt bin ich. Ja. Wer hat den erotischeren Bart? Ist da die Frage, die sich Rasiermesserscharf ergibt. Warte mal, dann reibe ich hier das vielleicht. Okay, ich bin heute ganz schön durch den Wind. Ich glaube, es wird eine ziemlich beknackte Sendung. Ach, ist wieder soweit, ja? Es wäre eine Woche rum. Geiler Sound, du, oder? Ist ganz gut, ne? Ja. Blöd ist nur, dass man als Kind dabei so vorschiebt. ja, ein Song von John Lennon habe ich noch, schönes Lied, und dann geht's weiter mit Captain Kirk Kuttner. Das Kuttner. Ja, aber ich fühle mich wie John Lennon, muss ich mal ehrlich sagen. Tot? Ja, irgendwie schon. Sag mal, du siehst aber auch ein bisschen ausgebufft und abgelascht. Ja, ein bisschen müde, ne? Ja, der alte Schwung ist hin. Der alte Schwung ist weg, ich sag's dir. Ja, du hast heute zu viel Beatles gehört wahrscheinlich. Nö. Oh, nö, eher nicht. Nö, eher nicht. Hast ja hier selber Beatles gemacht. Ja, das Interview war aber schön, finde ich. Also John Lennon ist schon okay. Ja, naja, wenn sie tot sind, sind alle okay, oder? Nee, das stimmt nicht. Vorhin wurde ein Buch vorgestellt in den Radio Fritzen 2, das habe ich ja relativ nah mitbekommen. Da wurde gesagt, dass John Lennon zwar ein Genie war, aber dass er auch ein tüchtiges Arschloch sein konnte. Gerade wenn er Alkohol getrunken hat, hat er rumrandaliert und Leute gehauen. Echt? Ja, das macht ihn doch gleich wieder noch sympathischer. Würde ich auch sagen. Ja. Ist okay. Give Peace a Chance. Das ist mir übrigens eingefallen, hat mir wieder keiner glauben wollen, dass das im Osten echt mal ein totaler Hit war. Das kam durch diese Blutige Erdbeeren. Wie hieß der Film denn in Englisch, im Original? Kennt ihr den? Bloody Strawberries, genau. Wahrscheinlich. Da singen sie dann zum Schluss alle Give Peace a Chance, All We Are Singing und so. Und dann war im Osten immer dann, als der Film gerade angesagt war, war immer total Party. Alle Leute knieten dann zum Schluss jeder Party ab, wenn die Rotweinflaschen geleert waren, und fühlten sich dann auch bemüßigt zu, gewissermaßen gegen das Unrecht der Welt händeklopfend zu protestieren. So ein Erlebnis hast du nicht, so eine sozialkritischen, wo sich Sozialkritik und Popmusik miteinander verschließen? Doch, naja, sozial, weiß ich nicht, jetzt also nicht aus so einem Film, wo das dann natürlich irgendwie alles wieder einen Sinn macht zum Schluss und so, aber... Das waren bei uns in der Schule so, bei den Schulpartys, also das waren so die... Dann so die Faust hoch und Kristallnacht ganz laut mitgesungen. Nee, die nicht, sondern so Beatles-Fans, das waren eher so die, also ganz viele Mädchen halt, so die so ein bisschen so in Richtung Hippie, weißt du, natürlich nicht wirklich Hippie, aber so ein bisschen, die so damit kokettiert haben. Also so ein bisschen wallendere Gewänder und so, ein bisschen soft drauf sein und so. Und das hatte dann den Effekt, dass wenn man selber Beatles-Fan war, dass man sich auch so ein bisschen mädchenhaft fühlte, oder? Nee, das hatte den Effekt, dass man nicht Beatles-Fan sein wollte, weil alle, die Beatles-Fans waren, waren irgendwie komisch. Ja, aber trotzdem war doch dann wahrscheinlich, wenn die Mädchen alle Beatles-Fan waren, waren ja die Beatles-Fans eine Zielgruppe, auf die man sich dann vielleicht in seinem Verhalten doch möglicherweise gerichtet hat? Nee, es gab ja tatsächlich dann auch Mädchen, die nicht Beatles-Fans waren. Wobei ich auch zugeben muss, dass zu der Zeit, als die Mädchen Beatles-Fans waren, mich die Mädchen noch nicht so richtig interessiert haben. Aber nicht so, dass ich dann auch Beatles-Fan werden musste. Also, weißt du, was ich meine? Ja, das war noch deine präsexuelle Phase. Das war so die präsexuelle Phase. Nun sind wir ja beide in einem Alter, beide in einer postsexuellen Phase. Na, nö, nicht eigentlich. Nö, kann ich sagen. Nicht? Nö. Du ja, Mann, oh, fein, da wird gleich wieder ein Anschluss draus. Warum kommt denn immer auf sein. Ach so, haha, okay. Ja, ja, man sollte uns klar, die Möglichkeit geben, gewissermaßen vorzugaukeln, dass wir ohne alle persönlichen Interessen über Sex reden. Ah ja. Ja, dass es also nicht randschleimerisch ist auf der Suche nach jungen Frauen, wenn wir sagen, wenn wir in Wettbewerb treten, wer die erotischere Stimme hat, sondern wir sind eigentlich weit drüber hinaus und interessiert uns jetzt nur interessehalber. Es ist Show alles. Das ist voll hingespielt. Ja. Es ist mehr so professionell auch. Johnny, ich glaube, ich bin manchmal echt ein widerlicher ins Wortfaller. Ich bin dir vorhin ins widerliche Wort gefallen und habe jetzt aber völlig vergessen, was du gesagt hast. Bin aber auch jemand, der so widerlich ins Wort fällt, dass hier derjenige, der jetzt sagen wollte, das selber oft vergisst, was er sagen wollte. Was ja dann eigentlich dafür spricht, dass das, was ich sagen wollte, als du mir ins Wort gefallen bist, nicht so wichtig war. Nicht so wichtig war. Deswegen, wobei jetzt bist du mir gerade wieder ins Wort gefallen. Stell dir vor, ich hätte das vergessen. Da hätte ich dir aushelfen können. Das sollte darauf hinauslaufen, dass das, was du sagen wolltest, nicht so wichtig war. Ah ja. Ja. Stimmt. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Nur ist anders. Bist du mir ins Wort gefallen? Also ich gewöhne mich dran. Also ich weiß ja, dass du einem immer ins Wort fällst. Übrigens, ich will dich nur auf Ich falle auch immer wieder zurück. Ja, ich wollte dich nur auf feinsichtig darauf hinweisen, dass ich gerade andererseits gesagt habe und einen großartigen Gedanken gefasst, in den du reingefallen bist, sodass der mir jetzt weggeflutscht ist. Insofern schlage ich ja auch zurück. Ja. Verbal, natürlich nur. Aber so, dass zuhörende Frauen das nicht mitkriegen, sondern dass ich immer der Fiese bin. Echt, haben die dir das auch alle geschrieben? Ja? Dass du so der Fiese bist? Ah, jetzt unterstreicht das nochmal. Ich übe hier schon wieder mal Selbstkritik und da wird gleich nochmal nachgetreten. Nee, ich liege am Boden. Ach, Johnny, mit dir, möchte ich nicht boxen, echt. Nee, du würdest, glaube ich, fiese Tricks anwenden. Ja, ich spuck dann. Und den Bauch treten und so. Nee. Wenn ich auf der Erde liege schon längst. Nee, würde ich nie tun. Schon, ich habe schon dreimal gesagt, gebe auf, hast gewonnen und so. Und doch, boah, noch in Duff. Nee, das denkst du nicht. Da tritt er nochmal dazu, der Johnny. Nee, auf keinen Fall. Dazu bin ich ja echt viel zu Ich bin ja auch in einer postsportlichen Phase. Ich bin ja immer noch in meiner präsportlichen Phase, hoffe ich. Also ich denke immer noch, irgendwann fange ich mal an. Kennst du so Sachen, die du dir für ein bestimmtes Alter vorgenommen hast? Also gibt's bei mir eigentlich nicht viele. Es gibt so ein paar, die habe ich so ganz heimlich, also habe ich auch niemandem von erzählt, aber jetzt kann ich es sagen, weil ich es sowieso nicht eingehalten habe, aber ich habe immer so gedacht, so mit 30, da fange ich zum Beispiel an, Sport zu machen. Und? Ja, habe ich wieder verschoben. Hast du verschoben? Ja, habe ich verschoben. Wenn ich mir jetzt was vornehme, dann eher für so ein Alter zwischen 20 und 30. Echt? Ja, da kannst du nicht mehr. Ich denke, gut, dann ist es ein Gottesbeweis oder eine Gottesfügung. Ich warte ab, ob ich nochmal 25 werde. Aber wenn ich nochmal 25 werde, dann würde ich wirklich versprechen, aufzuhören zu rauchen, jeden Tag 30, 50 Liegestütze zu machen, immer Mülltrend zu sortieren und freundlich zu den Kollegen zu sein. Sei mal vorsichtig. Ja. Kann alles passieren. Ja, ich fordere Gott heraus. Vielleicht macht er mich 25. Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Der sitzt jetzt so und denkt so, na, der Alte. Du. Oder wenigstens das Landeseinwohneramt. Ausweis würde erreichen. Wobei jetzt, das erinnert mich an eine andere Sendung, die wir zusammen machen. Die Frage ist, Gott gleich Landeseinwohneramt? Das sollten wir vielleicht mal überreden am Sonntag in einer Woche. Aber an der Stelle jetzt schon. Wisst ihr, du siehst so weiß aus, hast wohl keinen Ausweis. Ich würde mir übrigens an deiner Stelle keine Sorgen machen darum, dass du irgendwie schlechter aussiehst. Das stimmt nicht wirklich. Also auch wenn alle Leute das schreiben, das liegt nur daran, dass ich diesen Mitleidsbonus habe. Also ich bin jünger, kleiner, schmächtiger, sehe schlechter aus und deswegen haben mich die meisten Hörer und Hörerinnen vor allem natürlich auf meiner Seite, ist klar. Aber ich bin ja auch darüber bewusst, dass das echt so ein Mitleidsbonus ist. Ja, das ist aber auch der Punkt, warum ich dich so lieb habe. Ich kann auch nicht sagen, dass das Nachteile hat. Vom Mikrofon her okay wäre, würde ich sagen, komm Johnny, komm auf meinen Arm und dann machen wir die Sendung zusammen hier. Echt? Ja, wirklich, echt. Hältst du nicht durch 3 Stunden? Nee, naja, so klein bist du nur wieder nicht. Oder also, wenn ich meinen Arm daneben halte, dann ist es doch noch nicht so richtig ausgewuchtet. Oh Mann. Ja, jetzt lass da mal kurz vielleicht noch über die Beatles reden. Das ist ja The Beatles Tag. Oh ja, The Beatles Tag. Nee, The. The? The. The Beatles Tag. Man wurde den ganzen Tag schon voll gebietet. Ach, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Vielleicht mal gleich einen Anrufer. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Anrufen und dann nicht rangehen, ey, sag mal. Zack, fliegt da raus. Wieder Johnny jetzt. Da sitzt da, stiert vor sich hin. Ich sage, zack, fliegt da raus. Wieder Johnny jetzt. Eine klare Aufforderung, hier sofort das Studio zu verlassen. Stumm, kein Wort mehr zu sagen. Das Einzige, was er macht, ist stumm, kein Wort zu sagen, aber sitzt da und glotzt. Was ist denn da? Wo guckst du da überhaupt hin, Johnny? Ist ein Computer von hinten. Ich kenne ja deine Vorliebe für Computer, aber dass dich auch ein Computer von hinten so faszinieren kann. Johnny! Thomas Prinzler! Ruf mal einen Arzt, einen Doktor. Der Johnny ist, glaube ich, in eine Starre verfallen. Was ganz selten ist, weil er eigentlich eher ein Zappelphilipp ist. Oh, ich bin eigentlich nur müde. Er ist stumm, ohne ein Wort zu sagen, ist übrigens schön. Ich eigentlich auch. Deine Sendung dauert ja eigentlich auch nur 1,5 Stunden. Mann, dass sie mal so verflucht an spät anfangen muss. Wie 1,5 Stunden? 1,5 Stunden, ja, du sagst mal, das doppelt, deswegen nur zu 3. Ich habe nicht auf den Computer geguckt, den kann man von hier gar nicht sehen. Worauf hast du denn raufgeguckt? Auf den Zettel hier. Ah ja, wen es jetzt am Radio interessiert, wir sind hier schon fast beim Sprechfunk, nicht mehr ganz im Soundgarden und wir haben jetzt einen Moderator hier, der interessiert auf den Zettel hier guckt. Lass mal über die Beatles reden. Also wir brauchen ein Thema für deine Sendung. Basteln. Ich finde schon, dass das mit Beatles zu tun haben sollte. Also was so die Sachen, die auf der Hand liegen, sind doof, ne? Ja. Erste Beatles-Single ist doof. Ja, nee, das ist der erste Beatles-Song ist doof. Nee, also wenn dann irgendwie Leute, die vielleicht mal die Beatles gesehen haben, aber dann redest du halt mit alten Menschen. Ja, das ist aber nicht. Wobei alte Menschen ja meistens mehr und interessantere Dinge zu erzählen haben als junge Menschen. Nicht immer, aber oft. Oft. Hast du denn die Beatles schon mal gesehen? Ich habe die Beatles ein paar Mal live gesehen. Ja. Ja. Und zwar 3 Mal, genauer gesagt. Also ein paar Mal ist ein bisschen übertrieben. 3 Mal. Nee, 3 Mal ist schon gut, ja. Einmal mit Michael Jackson, 2 Mal ohne. Mensch, jetzt muss ich eigentlich kreischen, oder? Ja, nee, das war halt damals irgendwie so. Ich hatte halt Backstage-Pässe Und also hast du die auch richtig angefasst, an die Schulter gefasst? Nee, ich habe mich gesagt, hey, ich bin der Johnny. Nein, ich habe mich lange mit denen unterhalten. Paul ist ein Idiot, finde ich. Ja. Also muss man einfach mal so sagen. Ja. Und Ringo immer mit seinen Stöcken in der Hand. Ist auch kein vernünftiges Gespräch zu führen. Nein, also das ist halt, der ist simpel, ne? Aber ein netter Typ, also kann man echt nicht sagen. Ja. Und George ist halt so, der kümmert sich mehr so ums Image, weißt du so? Hm. Ja, und John eben. Kennst du ja selber. Ja, John kenne ich ja selber. Ja. Wollen wir jetzt nichts weiter sagen, wa? Über Tote soll man auch nicht schlecht reden? Nee. Hast du gehört auf der Single, ja? Kann man im Hintergrund noch Joko hören? Free as Ernie and Bert. Die singt da auch da hinten? Nee. Ja, da ist Essen fertig. ich finde übrigens, was sagst du denn dazu? Neue Beatles-Single, neues Beatles-Album und so. Ach, das hat schon immer ein bisschen was von Leichenschänderei. Hört sich schon ganz nett an, ist aber auch nicht so umreißend, dass man denken müsste, dass man jetzt den hunderten Beatles-Songs noch einen hinzufügen müsste, oder? Ja, glaube ich auch. Und der Rest ist so für Sammler und dann wird eine Manie losgetreten. Ist vor allen Dingen auch ein bisschen link, finde ich. Ich meine, woher weiß man, dass er das jemals veröffentlichen wollte? Wenn er das so auf einem Demoband aufgenommen hat, man nimmt ja auch Sachen auf, wo man so sagt hinterher, ach nee. Ja. Will ich nicht irgendwie. Also das dann einfach zu samplen und rauszubringen, wenn andere Leute Beatles samplen, finde ich es okay, weil das ist eine Reminiszenz oder eine Hommage oder einfach nur geklaut. Im Grunde, wenn man mal überlegt, gibt es ja von uns auch so viel Material, da könnten ja zig Dreifachalben erscheinen. Also von uns könnte man auch massig Beatles-LPs machen. Finde ich auch, da müssten sich jetzt bloß mal Paul und die anderen drei. Georg und Ringo zusammentun, die anderen drei. Und dann so, dann sind wir fünf praktisch wieder zusammen und ja, du hast ja, ich hab auch, wir wären aber tolle Beatles, glaube ich, Johnny. Wenn wir vorne, wir als Frontmänner, oder? Und du linkshändig Gitarre wie Hendrix? Ja, naja, ja. Stehen wir vorne am Bühnenrand? Hey, rechtshändig Bass wie jeder. Ja, und die machen hinten die Rhythmusgruppe. Du meinst, wir wären dann die Beatles? Im Grunde, wir beide die Beatles und der Rest ein bisschen Staffage. Wenn du, sag mal, es würde dir jemand sagen, du kannst ab morgen keinen anderen Job mehr machen, außer als in einer Beatle. Band. Nee. So. Außer in irgendeiner Band zu spielen, ja? Also die jetzt existiert. Gott. Da geht einer weg, egal wer, und Jürgen Kuttner wird. Weiß ich nicht. Keyboarder von Huey Lewis. Oder welche so. Band ich mir jetzt aussuchen würde, fragst du. Ja. Ei. Das ist echt eine Frage, die trifft mich ein bisschen unvorbereitet. Das ist schwierig, ne? Ich war leider nicht beim Konzert dabei, aber ich glaube, Père Ubu ist echt so eine Band, die ich, glaube ich, lieben würde. Echt, ja? Ja, weil die echt, man merkt irgendwie, dass sie ziemlich volle Pulle Spaß machen, dass sie nicht unbedingt nach dem großen Erfolg schielen. Und die machen es einfach auch lange genug. Die haben irgendwie ein bisschen langweilige Sachen gemacht. Die haben, finde ich, ganz spannende und ganz witzige und ganz schräge und ganz interessante Sachen gemacht, wo von vornherein klar war, das verkauft sich nicht. Aber die haben ihren Spaß dabei gehabt und haben auch echt ein paar richtig schöne Perlen geschrieben. Das wäre mein Punkt irgendwie. Ja. Oder die bolschewistische Chorkapelle, Schwarz-Rot, zu der würde ich gerne hören. Die sind echt. Die sind super. So abgefahren, Wahnsinn. Und hast du so eine Band? Ich weiß nicht, ich habe die Frage jetzt natürlich gestellt, ohne drüber nachzudenken. Weiß nicht, im Moment schwierig zu sagen. So mit die Jungs-Bands, die sind immer so anstrengend. Vielleicht würde ich bei En Vogue einsteigen, das wäre bestimmt lustig. Ja. Also vorausgesetzt, ich könnte singen. Ein fantastischer Fünfter würdest du nicht sein wollen? Mhm. Nee. Ein Arzt bist du auch nicht, wa? Nee. Wenn man mal so nah bleibt. Nee. Tokotronic wäre auch schön, wa? Ja, aber ich meine, so die sind ist ein halbes Jahr alt, klar. Das ist irgendwie. Nee, jetzt mal, ich meine nicht als Band, aber die sind einfach. Da bist eine du beim Bier trinken immer der Letzte, der noch sitzt am Tisch. Allerdings. So deprimierend. Da hast du sofort Einsamkeitsgefühle. Geht mir ja sowieso immer so. Naja, gut, ich bin zu jung, aber ansonsten wirklich schon tapfer mithalten. Also ich versuche ja mal tapfer mitzuhalten mit dir. Ja, wir sind ja mal die beiden Letzten und dann weiß ja jemand nicht mehr. Ist übrigens nicht lustig, ne? Nee. Nee, Tokotronic, ich glaube, das sollte man alleine lassen. Die brauchen auch keinen. Ja, und Blumenfeld wärst du ja auf keinen Fall gerne, wa? Nee. Also nicht auf keinen Fall. Finde ich ja okay. Ja. Aber nicht so Fan. Die sollen studieren gehen und Songs schreiben, das ist schon okay. Und so die Stones heute? Wie findest du die Stones heute? Ja? Ja, Jetzt, wenn Helmut Heimann uns hört, wird er jetzt wieder böse. Oh ja, da schlägt er mit dem Kopf gegen die Wand und rastet aus. Ach, die Stones, weißt du, who cares? Also echt, ich meine, aber es ist schon immer erstaunlich, was die so am Leben hält, wa? Also, naja, den macht ist wahrscheinlich doch immer der Kick, um oben auf der Bühne zu stehen und unten. Die können ja auch nicht anders. Und ich meine, wer kauft, nehmen wir mal an, jetzt Mick Jagger wird Schreiner, ja? Ja. Ich meine, weißt du, den Tisch kaufen, nur weil den Mick Jagger geschnitzt hat, ist ja auch blöd. Deswegen so zum Konzert gehen ja viele hin dann. Aber einen Tisch kriegt man dann ja auch nicht für 50, 60, 80 Mark, so was die Karten jetzt kosten. Tisch wäre schon teurer, insofern kann ich schon verstehen, dass die weiter live spielen. Ja. Ich glaube ja eigentlich, dass die deswegen live spielen, weil sie immer mal wieder von zu Hause weg wollen. So. Ach so, klar, natürlich. Wenn du erstmal richtig verheiratet bist. Aber ist auch Quatsch, den und Mutti wartet im einen Familienhaus. Ach ja, stimmt. Na, das ist ja dann aber völlig blöd. Das ist ja Rock'n'Roll völlig aufgegeben, oder? Ja. Wenn man die Ehefrauen immer noch mitnimmt und sich Kräutertee ins Hotel bestellt, extra. Du, aber Ex. Ich weiß nicht, die Stones, mein Gott. Also ich finde das immer gut, wenn Bands sich rechtzeitig auflösen. Oder sterben. Ach Mensch, schön für gerade die, aber Kurt, ey. Ja. Gerade Kurt. Aber irgendwie hat er noch einen guten Zeitpunkt erwischt, war? Drei super Alben hingelegt. Ah, naja, das ist natürlich eine schwierigere Frage. Also da hätte ich schon gedacht, dass der später mal so ganz andere Sachen macht, die aber immer noch ziemlich großartig gewesen wären. Also meinst du, wäre so eine Idee? Richtiger Zeitpunkt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel zu früh war. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade, sagt aber eine Menge über den Zustand von Rock oder auch Popmusik. Wobei du magst recht haben, sind eigentlich in 9-4 Alben und die sind ja doch ziemlich verschieden, wa? So von Bleach bis zum Unplugged, die hören sich ja alle nicht unbedingt ähnlich. Also ich glaube, dass der schon auch so im hohen Alter dann noch richtig klasse Sachen gemacht hätte, wenn er noch Lust gehabt hätte auf Musik. Ach, wie Jimmy, da wären wir gleich wieder bei Jimmy. Da wäre auch noch eine Menge zu erwarten gewesen. Der hat, glaube ich, wollte mit Miles Davis experimentieren und so. Vielleicht wäre er auch scheiße geworden, aber interessant wäre es. Ja, aber hätte passieren können, dass man dann Miles Davis in so schwäbischen Restaurants hört, weißt du? Ah, ja, das stimmt. Also das Jimi Hendrix meine ich, bei Miles Davis hört man da ja. Aber dann so Hendrix im schwäbischen Restaurant wollen wir nicht hören im Hintergrund. Ja. Nee. Finde ich. Und so ist zumindest sichergestellt, dass man garantiert keinen Hendrix im schwedischen Restaurant. Ja, da muss man schon ab und an Sprechfunk einschalten. Genau. Johnny, jetzt sind wir aber voll auf den Punkt gekommen. Ja, dann hast du ja jetzt auch ein Super. Thema. Super, habe ich jetzt ein Thema? Ja, schwäbische Restaurants. Okay, und hier wird der Beatles-Tag volle Pulle fortgesetzt. Ach, erstmal mal ein Intro, wa? Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hier ist der Sprechfunk. Ich habe all meinen Ehrgeiz daran gesetzt, den Beatles-Tag ordentlich fortzuführen. Ohne Break, ohne dass man was merkt. 12-mal schrieb ich dir, doch alleine sitz ich hier und ich denk an dich die ganze Zeit. Keine Kritik, hinhören. Ich hab angefragt und es wurde mir gesagt, dass dich jeder Brief besonders freut. Ich nahm rosa Briefpapier, in allen Farben schrieb ich dir, löst sich gleich auf. Mr. Paul McCartney, weißt du, wie ich leide? Ohne Wort von dir bin ich einsam. Mr. Paul McCartney, mach mir doch die Freude. Denk doch bitte auch einmal an mich. Viele Mädchen gibt's für dich. Mach ich bloß, meine Sehnsucht ist so groß, wie das Bild von dir an meiner Wand. Ringo oder John, ja sogar ein Rolling Stone, hätt mir längst ein Autogramm gesandt. Doch ich habe eingesehen, ich muss andere Wege. Dieses Lied. Was ich hierbei nicht so recht verstehe, ist, warum unser Pummelchen Marianne Rosenberg so am Hängegesicht in Paul McCartney hängt. Das mir doch eher unverständlich. Wenn ich schon einen Beatle zur Wahl hätte, dann wäre das doch wahrscheinlich ein anderer, ohne dass ich jetzt unbedingt sagen wollte, wer denn wäre. Kinder, jetzt habe ich mich aber volle Pulle ein bisschen direkt verplauscht mit Johnny. Was machen wir jetzt? Wir spielen natürlich noch eine Musik vom anderen Ende der Beatles-Welt. Aber vorher können wir vielleicht mal versuchen, zu einem Thema zu kommen. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Redest du mit mir? Naja, mit wem sonst? Hier ist Frau Holle. Ach Mann, Frau Holle. Kennst du mich noch? Aber ist aber schon ewig her, Frau Holle. Nee, das ist schon eine Woche her. Eine Woche? Vor einer Woche hast du angerufen? Ja, da war ich noch krank, aber jetzt hat es ja schon geschneit, wa? Oh Gott, und ich bin krank jetzt. Frau Holle, wir müssen ja heute über die Beatles reden. Echt? Wieso denn bitte? Ja, weil Beatles-Tag ist. Ey, stimmt. Ich und wenn Beatles-Tag ist, ich bin ein braver Soldat dieses Senders. Wenn der Sender sagt, heute ist Beatles-Tag, dann wird hier so ja im Sprechfunk gebeatelt, dass es seine helle Freude hat. Ich habe gerade eben intensiv mitgesungen, aber ich muss dir sagen, im Himmel empfängt man euren Sender so schlecht. Das waren aber auch, das war jetzt ja nicht die Beatles eben. Nee, wir waren das dann. Das war Marianne Rosenberg. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ja, voll daneben geraten, hm? Aber... Hast du gedacht, du gewinnst jetzt eine CD? Nee, ich dachte ein T-Shirt oder sowas. Die, weil da oben so kalt ist, oder? Nee, ich friere immer. Oder eine Mütze? Eine Mütze. Im Himmel ist auch kalt. Guck mal, du stehst doch aber oben und schüttelst doch eigentlich alle Kälte runter, Frau Holle. Ja, aber trotzdem ist es kalt bei uns. Ich meine, wir haben ja so einen gewissen Auftrag, wisst ihr? Also wir sind dann immer so eine Gemeinschaft, weißt du, so eine Schneegemeinschaft. Wir sind dann immer so eine... Kann man sich vorstellen, wie so eine Bande von Trümmerfrauen? Naja, fast so. Ich weiß nicht, ob das so genauso ist. Also ich meine, wir haben ja auch Schneemänner bei uns. Also wir sind ja nicht so geartet, dass wir nur Schneefrauen bei uns ja, haben. Ja, aber wenn man jetzt Frau Holle ist, kann man denn dann einen Schneemann sexuell attraktiv finden? Also jedenfalls das, was ich so an herkömmlichen Schneemännern kenne? Wir sind da sehr tolerant. Ist ja im Grunde eine Summe von Schwimmringen für einen Schneemann. Also ich meine, ich muss ja sagen, bei uns im Himmel gibt es da keine Schlechter. Also ich meine, das ist ja natürlich ziemlich komisch. Dann kann ich dich also auch Herr Holle nennen? Eigentlich S-Holle. S-Holle. Die Holle. Und S steht wahrscheinlich für Sabine. Für Sabine? Na, weiß ich nicht. Ich kenne keine Sabine. Aber ich kenne zum Beispiel, Robert kenne ich zum Beispiel. Da beneide ich dich aber extrem drum. Frau Holle, wir müssen ja irgendwie auf die Beatles kommen. Auf die Beatles. Ja, mal sehen. Ja, also das wäre natürlich heute auch eine Herausforderung, die ganze Sendung zu gestalten. Ich ziehe am Beatles-Strick und ihr zieht an der anderen Seite. Soll ich jetzt dir ein Beatles-Lied vorsingen? Kannst du auch ein Beatles-Lied singen? Let it be? Lass es sein. Sing mal ganz vorsichtig, let it be. Ich mach dich ja, erstmal erst ein bisschen leiser. Sing mal an. Nee, das heißt ja, lass es sein. Ja, ja, aber sing mal, sing. Na, lass es sein. Ich soll lieber sein lassen, heißt es ja im Prinzip. Ich soll lieber nicht singen. Oh Mann, Frau Holle. Ja? Wenn Inna Karlauert, Frau Holle. Was für Zeug? Wenn Inna Karlauert macht, wenn Inna schlechte Witze macht, wenn Inna lustige Bemerkungen macht die den Anspruch der Lustigkeit dann doch nicht einlösen? Dann? Frau Holle, wenn Inna das macht, Frau Holle. Dann ist es Kuttner. Ja, dann bin ich das. Dann hab ich mir den Part reserviert. Oh. Ja? Scheiße. Soll ich nachher nochmal anrufen? Nee. Wieso nicht? Wieso denn? Wieso soll ich nicht anrufen? Aha, Frau Holle, da hab ich dich aber bloßgestellt. Die Schneemänner im Hintergrund lachen, merkst du? Ja, das sind... Frau Holle, kein Schneemann, der dich noch ernst nehmen könnte. Natürlich, ich bin eine Autorität. Du wirst dich da oben völlig vereinzeln. Nein, ich bin hier oben eine Autorität. Gib mal so einen Schneemann ran. Soll ich dir einen Schneemann ran? Ja, gib mal schnell, ganz kurz, ganz schnell. Komm mal ran, Schneemann, bitte. Ich meine, die wollen nicht, die zieren sich hier, aber ich befehle ihnen jetzt auf der Stelle. Ah ja, das ist meine Wärme, die hier wahrscheinlich über den Sender kommt. Ja, hier ist der Schneemann René. Du bist der Schneemann René? Ja. Dann haben wir jetzt Bete Tag gesagt. Ich finde, dass das ein erhebender Moment ist für dich und für mich. Ich muss jetzt wieder Musik spielen, gleich kommen die Nachrichten. Das ist jetzt ja nett von dir, du schaltest mich gleich ab hier. Nö, ist doch nett, dass ich Tag sage, findest du nicht? Ja, das ich ist spüre, schon, da steht ein Schneemann im Raum, der will, Musik spielen hier, der will gegrüßt werden und jetzt wird gleich wieder schöne Beatles-Musik gespielt. Und ich muss meine Mohrrübe essen. Du isst eine Mohrrübe. Und nimm endlich mal den Topf vom Kopf. Naja, den habe ich schon lange. Wir Top vom Kopf. Eine Glatze, aber die Mohrrübe muss ich jetzt doch essen, wenn du in der Musik spielst. Tschüss, Schneemann. Tschüss. Jetzt kommen wieder mal die Beatles mit One After 909. My baby says she's traveling under. Ja, sind Eldion Jungs. I said Moor, honey, I'm traveling on that line. I said Moor once, Moor twice. Come on, baby, don't be cold as ice. I said I'm traveling on the one of the nine of nine. I bet you not to go, and I bet you on my bandit knees. You're only fooling around, you're only fooling around with me. I said Moor once, Moor twice. Come on, baby, don't be cold as ice. I said I'm traveling under one of the night. Fritz Kurzinfo. Abgezeichnet. Das Friedensabkommen für Bosnien ist am Abend in Dayton, Ohio von den Präsidenten Serbiens, Bosniens und Kroatiens paraffiert worden. Milosevic, Izetbegovic und Tudjman hatten sich nur wenige Stunden zuvor nach über dreieinhalbjährigem Krieg und dreiwöchigen Verhandlungen geeinigt. Das Abkommen soll Anfang Dezember in Paris unterzeichnet werden. Unterstützung. Die Einigung der bosnischen Kriegsparteien wurde weltweit begrüßt. UNO-Generalsekretär Boutros Ghali, Europäische Union, NATO und zahlreiche Regierungen sprachen von einer historischen Chance. Überfällig. Die Länderjustizminister fordern die Aufhebung der NS-Unrechtsurteile. Die Nazis hatten 30.000 Soldaten wegen Desertation, Wehrkraftzersetzung oder Wehrdienstverweigerung zum Tode verurteilt. Die Opfer der NS-Militärjustiz gelten nach bundesdeutschem Recht bislang als vorbestraft. Endlosdebatte. Der Bund unterbreitete den Kommunen ein neues Angebot zur Regelung der sogenannten Altschuldendebatte. Ob Länder und Gemeinden darauf eingehen, wollen sie morgen beraten. Im Achtelfinale des UEFA-Pokals gewann PSV Eindhoven gegen Werder Bremen 2:1. Bayern München besiegte Benfica Lissabon mit 4:1. Wetter. Nachts klar bis minus 8 Grad, morgen stärker bewölkt um 0 Grad. Fritz präsentiert die 5. internationale German Tattoo Convention. Die Messe für Körperkunst. I love it. 85 Tattoo-Künstler aus 24 Ländern zeigen ihr Können. HR Giga, der Schöpfer von Alien und Species, stellt seine aktuellen Werke vor. Der Leopardman zeigt seinen zu 98% tätowierten Körper. Die 5. internationale German Tattoo Convention.

von wem die Originalversion stammt, der hat schwer in meiner Achtung gewonnen. Wir haben heute The Beatles Tag, wie mein Hofweiter Kollege Johnny Jane sagt, das war eben die Mike Westbrook Band. Mike Westbrook ist ja jemand, der eher aus dem Jazz kommt, der sich der Blasmusik, wenn man nicht versucht auch etwas anders zu begreifen, befleißigt und schon die unterschiedlichsten Musiken durch seine Blasmusikmaschine gejagt hat. Hier hat er 89 auf dem Willisau Jazz Festival sich der Beatles bemächtigt, eine Platte mit 16 Beatles Covern. Wenn ich noch gute Laune oder auch schlechte Laune habe, dann spiele ich möglicherweise davon noch eins. Ansonsten war er eben stimmlich zu hören, Phil Minton, jemand, den ich hochschätze und der zwei wunderbare Platten mit Varian Weston zusammen gemacht hat. Ein extremer Stimmakrobat. Es ist inzwischen 22.38 Uhr und die Sendung hat überhaupt noch ja nicht richtig angefangen. Sie soll jetzt aber langsam irgendwann mal richtig anfangen und insofern denke ich, wäre jetzt vielleicht ja ganz gut, ja, sagen wir mal, wenn man es fände, zum Beispiel das Jingle zu spielen, nur leider ist es jetzt hier nicht da. Das sind immer so Sachen, die interessieren unsere Menschen draußen an ihren kleinen Geräten eigentlich nicht. Die Leute, die dann hier im Radio stehen, die interessiert es dann manchmal schon. Und da reden sie dann so, plappern sie vor sich hin, so lange, bis sie es eben gefunden haben. Jetzt wird also Ordnung gemacht, jetzt wird erstmal klargestellt, was das hier für eine Sendung ist. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, als zweites steht auf meinem Zettel, die Telefonnummer zu klären. Die lautet 0331 für Potsdam 74 81 110. Hier kann man anrufen. Das Thema heute lautet Irgendwie The Beatles. Ist die Überschrift. Irgendwie The Beatles. Und wir werden uns alle tüchtig, ordentlich, kräftig Mühe geben, irgendwie über The Beatles zu reden. Wir werden gleich den Zusammenschnitt der letzten Sendung, die Notlösungen hieß, von DD hören und den Anrufbeantworter ebenfalls aus der letzten Sendung. Beatles Statements werden jetzt aber schon von ihm entgegengenommen. Die Leitungen hier selbst sind wieder voll. Ich werde ja jetzt auch immer getreten, soll nicht mehr halbautomatische Anrufbeantworter sagen, sondern in diesem Fall heute zum Beispiel mal The Sexy Answering Machine anlässlich des The Beatles Tages. The Sexy Answering Machine ist zu erreichen unter 0331 721 39 32. Da können dann Sprüche zu The Beatles irgendwie auf Band gesprochen werden und wir hören sie dann möglicherweise in der nächsten Sendung. Vorher wollte ich aber noch sagen, dass Freunde mich auch Hertie nennen. Und warum? Ja, das wird jetzt aufgelöst. Jung und okay. So denkt Hertie über so denkt Hertie. Das war nämlich eine olle Schallfolie, die leider... Jung und okay, so denkt jedenfalls Hertie über euch, ist mir auch egal. Wir hören jetzt erstmal die Kassette von DD mit dem Zusammenschnitt, mit einer zu hörspielesken Zusammenfassung der letzten Sendung. Und hier ist er. Hey Jürgen, kommst du mal kurz her? Hallo? Oh nee, ich will jetzt schon lieber hin. Ja, das ist praktisch. Ich muss nämlich den Zusammenschnitt fertig machen. Wenn du so einen Krach machst... Was ich immer toll finde, wenn einfach irgendwie Profis dran sind, die dann so... Letzte Woche war echt ziemlich gut, wa? Findest du nicht? Also der Anfang war ein bisschen lahm, bist du irgendwie, glaube ich, schwer reingekommen. Aber dann so zweite Hälfte... Ja, dann wurde es richtig schmissig, ne? Da wurde es dann richtig geil, da hat es irgendwie drei gekriegt. Ja, aber heute leide ich unter kreativer Verstopfung. Ein Gedanke, der mich hin und wieder auch überfällt. Gerade Dienstag. Ist heute so ein Tag. Was macht man da am besten? Dann bist du mal fertig. Mir fällt nichts ein. Ja. Machen wir Musik oder? Jürgen ist ein Punkrocker. Nee, nicht schon wieder immer. Volle Pulle Personenkult in der ersten halben Stunde. Das sitzt klasse. Nee, das geht nicht. Da werden die neidisch. Ja, verstehe. Die anderen im Sender hier. Eine Hippieburg. Was, Fritz? Mit so Großblumien, sagen wir mal, Dekostoffen an der Wand. Ja, Trevor im Breitkortschlaghosen. Weintrinkermäßig. Der nette Johnny. Internetmäßig. So in Netzstrumpfhosen. Ah. Ey, Gott, falsch gesagt. Kannst du mal Licht anmachen hier? Ist so duster hier. Mach mal Licht an. Und bong, hat's, zack, hat das rote Lämpchen bei mir geleuchtet. Mhm. Der Pavlovsche Hundespeichelfluss, also jetzt im Kopf gewissermaßen. Ostram, ich verkauf unser gesammelter Zusammenschnitt. Aber immerhin doch eine Notlösung. Na, merkt ja keiner. Die Sendung selbst ist eine und es ist wieder ein Moment, der mich vor Stolz erschauern lässt, wenn das Thema zugleich die Struktur der Sendung bildet, wenn die Sendung quasi wie der Hegelsche Weltgeist zu sich selbst kommt. Genau, und leicht verdientes Geld für mich. Das ist einfach eine Scheißlösung. Na, für dich hat es doch schon mal den Vorteil, dass ich dich allein aus Zeitgründen gar nicht so entlarven und bloßstellen kann. Ah ja, das geht ja noch. Stehe ich halt mal als Depp da. Das ist nicht gerade angenehm. Dafür habe ich aber 20 Stunden Arbeit gespart. Mann, oh Mann, ey, da hast du aber einen herben Schicksalsschlag mit einer Notlösung, sagen wir mal, um wie viel Prozent? Um 10% reduziert. Ja, bei vollem Lohnausgleich, aber. Ich sag dir, das Entscheidende so einer Sendung ist immer die Vorbereitung. Ja. Und hier sitzt einer, der mordsmäßig vorbereitet ist. Und heute extrem gut wegkommt, weil und sonst. Und dann gehst du morgen raus. Und dann sagen die Leute, oi, oi, oi, der hat sich aber wieder toll lustig über dich gemacht. Ja. Oder andere sagen zur selben Situation, hoi, hoi, hoi, bist aber fein weggekommen bei. So wie heute, aber nächste Woche. Ha, ha, ha, ha. Ja, also diese Zusammenfassung ist fertig. Und, das willst du jetzt als Notlösung hier anbieten? Ja. Ja. Ja, danke und Schnitt. I flew in from Miami Beach to OAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. Well, show me round the Smoky Mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your father like it ringing out. Come and keep your comrade warm. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Ja, hallo, hier ist der vollautomatische Anrufbeantworter von Toni. Und ich wollte den halbautomatischen Anrufbeantworter mal fragen, ob er mir nicht seine Privatnummer geben kann, zwecks Tonbandaustausch. Das Telefon. Ja, hi, hier ist Lars. Und ich wollte sagen, meine Notlösung wäre, bei mir steht das Regal auf 7:30 und ich habe einfach meinen Tisch darunter geschrieben. Und jetzt immer, wenn ich ein Buch rausnehme, kommen mir mindestens 10 Bücher entgegen. Und das ist voll geil. Hi, mein Name ist Topf und meine Notlösung ist, immer wenn ich schlechte Zensuren von meinen Lehrern bekomme, benötige ich die so lange, bis sie mir eine bessere geben. Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai. Und ich wollte nur sagen, dass ich in der gemeinen Lage bin, gerade nicht zu wissen, was ich jetzt zum Thema Notlösung auf den halbautomatischen Anrufbeantworter sprechen könnte. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Notlösung finden, was ich jetzt sprechen könnte. Dann könnte ich zum Beispiel live demonstrieren, wie es sich anhört, wenn ich versuche, am Telefon eine Notlösung zu finden. Das habe ich jetzt damit schon getan. Ist jetzt das Gespräch damit jetzt zu Ende oder... Piep? Okay, ich habe einen Koffer voll Singles, Kuttner, Jürgen, Herr Jürgen Kuttner. Ich würde sie gerne loswerden, das ist die totale Notlösung. Vielleicht rufst du mal an, 614-3625. Ja, hier ist Freddy und ich wollte eine Notlösung sagen. Und zwar, ich sitze eigentlich gerade vor der Schreibmaschine, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Deswegen höre ich als Notlösung Kuttner und denke, dass da irgendwas passiert. Aber da passiert irgendwie nichts. Ja, ich wollte auch eine Notlösung erzählen. Und zwar sind wir mit dem R4 gefahren und uns der Gas zugerissen. Worauf wir also eine Notlösung gebastelt haben, mit einer Schnur vom Motor durchs Fenster durch, also einen Gaszug gebastelt haben. Mein Freund ist gefahren, hat links den Gaszug bedient, mit der rechten Hand gelenkt, den Füßen natürlich also die Pedale bedient und ich habe dann geschaltet. Und das war ziemlich aufregend, weil dieses Spiel von Kupplung und Gas dadurch nicht mehr so einfach war. Notlösungen sind deshalb so gut, weil man sie eigentlich bei der nächsten besseren Lösung über den Haufen schmeißen kann. Ja, ich möchte darüber sprechen, dass die Notlösung die einzige, die es gibt, erstmal Ruhe zu bewahren und dann nachzudenken, weil es keine Regelnotlösung für alles geben kann. Also ich hätte lieber eine weibliche Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, hallo, hier ist die Ute. Ich wollte bloß sagen, dass es keine Notlösung ist, wenn ich bei dem halbautomatischen Anrufbeantworter anrufe, weil der wirklich eine sehr erotische und nette Stimme hat. Hi, hier ist Steffen aus Kleinmachnow. Ich wollte mich dem nur anschließen, dass die Stimme vom halbautomatischen Anrufbeantworter bei weitem nicht so gut rüberkommt wie Kuttner seine. Pass mal auf, du sagst das jetzt genau mal andersrum. Okay. Seine Kuttner wie rüberkommt gut, so nicht weitem bei Anrufbeantworter. Halbautomatischem vom Stimme, die das anschließen nur dem. Mich wollte ich. Kleinmachnow aus Steffen ist hier heil. Eigentlich ist diese Sendung, die ist echt das beste Beispiel für eine Notlösung. Ja, gratuliere. Hast du es geschafft wieder, Kuttner? Alter Sack. Vielen Dank, insbesondere für den alten Sack. Ansonsten würde ich bloß nochmal nachtreten wollen, dass ich mir auch viel besser eine halbautomatische Anrufbeantworterin vorstellen könnte. Und dann hier wird auch kein Streit wegen der erotischen Stimme mehr. War Valtari mit einer Coverversion. Oi, der Kollege von der Technik knallt durch. Ich glaube, das Studio ist jetzt besetzt. Er wird hat die feste Absicht, hier ein Statement abzulassen. Oder? Da links hast du da? Ja, hast hallo, du. Hallo, hallo. Ja, super klasse das Lied, oder? Ja, super. Also mir geht der Tag heute Kunst schon so übel auf den Sack. Wenn du mir die Platte reinreichst. Ja, eben, deswegen. Also mir ging der Tag heute schon so fürchterlich auf den Sack. Überleg dir, was du sagst. Nö, ist ja, deine Papiere liegen auf dem Hof. Ja, das ist ein Problem. Bis dann. So, jetzt muss ich schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Das wäre überhaupt eine Traumsendung, denke ich mal. Alle rufen beim halbautomatischen Anrufbeantworter an und der bringt dann scheibchenweise immer so ein Bandstückchen für Bandstückchen herüber und ich habe endlich mal Zeit, ein bisschen zu überlegen, was ich überhaupt sagen will. Also wer als erstes mal beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen will zum Thema Beatles irgendwie hin und her, so oder so, der muss die Nummer 0331 721 39 32 wählen. Ihr fragt, wären natürlich auch Beatles-Vergleiche, was also einem zum Beispiel genauso lieb ist wie die Beatles, aber aus dem unmittelbaren Umfeld stammt, also nicht so fern ist wie John und Paul und George und Ringo. Bingo, Tag. Hallo, Kuttner. Du bist so nicht gerade der Generation angehörig, die, sagen wir mal, die Beatles, oder du bist, weiß Gott, extrem der Generation angehörig, die die Beatles schon als alter Mann erlebt hat. Das kann sein. Oder nicht, oder doch, oder was? Ey, ich mach doch hier nicht so lange Sätze, um so kurze Antworten zu kriegen. Nein, wie heißt denn du überhaupt? Problem, ne? Wie heißt denn du überhaupt? Ich heiße Sascha. Sascha? Ja. Der Sascha mit dem Problem. Ja. Der Problem-Sascha. Ja, genau. Naja, bist du jetzt, bin ich jetzt der Einzige, der dich für einen Problemfall hält? Ja. Ich halte dich ja noch ja nicht für einen Problemfall. Ja, dann musst du das mal tun. Du hältst dich aber erstmal für einen Problemfall. Genau. Und deine Lehrer und deine Eltern und deine Freunde und deine Freundin auch. Ja. Warum? Weil wir demnächst Wandertag haben und da gehen wir zu einem tollen Radiosender namens Berliner Rundfunk und da wollte ich mal fragen, ob ihr uns einen Packen Fritz-Aufkleber schicken könnt. Die können wir dann überall hinkleben. Ich bin ja jetzt nicht der Packen Fritz-Aufkleber-Verschicker. Müsstest du vielleicht tagsüber nochmal die 721-165 anrufen. Einverstanden? Okay. Okay. Und vergiss den Regenschirm nicht. Danke. Zum Wandertag. Tschüss. Wer bist denn du da? Hallo, hallo. Hallo? Hallo. Ach so, hier ist Benjamin und Julia und Kati. Wer? Benjamin und Julia und Kati. Benjamin und Julia und Kati. Und ihr habt jetzt alle drei ein besonders intimes Verhältnis zu den Beatles von und einen Aspekt, der heute im langen, langen The Beatles-Tag noch keine Erwähnung gefunden habt und den ihr hier zum Besten geben wollt. Na, eine ganze Menge. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich kann dir von heute erzählen, dass ich fast vorhin... durchgekommen wäre. Toll. Ja, super, na, da beneide ich dich aber drum. Das wäre ein bisschen langweilig. Ah, ja, denke ich auch. Aber ich war vorhin, hätte vorhin fast eine CD gewonnen. Nein. Nein, Wahnsinn. Irre, ist ja eine der prickelndsten Erzählungen, die hier je über den Sender gegangen ist. Lass mich gar nicht ausreden. Na, nee, das fängt schon so toll an, dass ich jetzt Angst habe vor jeder weiteren Steigerung, die unser Gespräch nehmen könnte. Außerdem ist es ja das völlig falsche Thema eigentlich. Nein, ja, toll, super, endlich mal Kritik an der Sendung. Klasse, meine Laune steigt. Du merkst, die ersten Sektkorken fliegen. Ich habe vorhin angekündigt, dass es darum gehen würde, dass Leute anrufen sollen, die ein White Album über die Grenze geschmuggelt haben. Die was? Habt ihr gesagt in irgendeiner Sendung als Jingle. Die das White Album über die Grenze geschmuggelt haben. Jetzt nimmst du irgendwelche ganz anderen Leute dran. Ich habe dazu aufgefordert, dass du nicht, Leute... Aber Freunde von dir, Kollegen von dir. Ey, Sweetheart, das war vielleicht gegen 11. Nö, jetzt ist es 12 Stunden später. Du hast das, was man eine extrem lange Leitung nennt. Nein, das war noch viel früher. Das war, als ich heute in der Schule Fritz gehört habe. Ja. So. Na gut. Und jetzt machst du was ganz anderes. Hörst du das Klingeln? Ich glaube, es ist Hofpause. Musst jetzt langsam, ja? Tschüss, ich will ja nicht die Pause verderben. Tag, wer bist denn du da? Ja, Thomas, hallo, guten Tag. Tag, Thomas. Ja, sag mal, kannst du nicht nochmal das Lied von dem größten Beatle überhaupt spielen? Welches meinst du jetzt? Leibach? Ja, Umweltpumpe. Umweltpumpe, habe ich leider nicht hier. Warum nicht? Naja, weiß ich nicht. Ja, das ist du meinst, es im Grunde der fünfte oder der einzig in der Lage wäre, den Platz von John würdig zu vertreten. Der einzig wahre Beatle überhaupt. Der einzig wahre Beatle überhaupt. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis so zu den Beatles? Ja. Sag mal, bist du vielleicht so ein richtig... Ach, kein Beatles-Hasser? Nee, eigentlich nicht. Ach, heute müsste doch aber auch endlich irgendwann mal aufzutreiben sein, jemand, der die Beatles abgrundtief hasst. Hast du noch keine gefunden heute? Nee. Das ist natürlich schlecht. Alles umgeben von Beatles-Fans, sodass ich in dem mir angeborenen Opportunismus denke, ob ich nicht vielleicht sogar selber auch ein Beatles-Fan bin oder ob Beatles mich als Beatles-Fan verstellen sollte, um nicht allzu sehr aufzufallen. Aber bist du ja noch nicht so sicher, ob du einer bist? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich einer sein sollte. Ich meine, das demokratische Prinzip verlangt natürlich von einem anständigen Bürger, sich der Mehrheit anzuschließen. Und wer will kein guter Demokrat sein? Genau. Ja, genau. Ja, sag mal. Ja. Ich hatte gestern schon mal angerufen, da war ich bei euch da. Ey du, ich bin aber nicht der von gestern. Ich bin relativ heute. Und du? Selber bist du eher jemand von... Siehst du? Wollen wir uns nicht voll auf die Gegenwart konzentrieren? Genau. Oder wollen wir jetzt hier eine endlose Vergangenheitsbewältigungsdiskussion führen? Nee, dann konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ja, auf die Zukunft, auf die Herausforderungen, die unserer harren. Genau. Welche Herausforderungen harren denn deiner? Wie alt bist du denn überhaupt? 27. Wie heißt du denn überhaupt? Thomas. Thomas, immer noch? Immer noch, das hat sich noch nicht... Mensch, eine erstaunliche Namenskontinuität, die sich da bei dir beweist. Jemand, der versteht, über 10 Minuten hin Thomas zu heißen, nicht schlecht in der heute immer wieder von modischem Schnickschnack regierten Welt. Hast du nie den Gedanken gefasst, dich mal umzubenennen? Vielleicht in Thomas? Oder so mit TH? Thomas? Ja, Thomas, ne? Oder Sommes? Oder The Beatles? Sommes? Nicht? Nee. So ein bisschen so. Sich selbst vorsichtig amerikanisieren? Nee, das reicht so. Bist du auch so ein Baseball-Typ? Nee. Und Basketball? Auch nicht. Und Basketball-Mützchen? Ja. Ja, schon eher. Und hin und wieder, wenn das Wetter gut ist, auch mal eine Hip-Hop-Platte eingeworfen. Nee, sowas nicht. Nee, die kommt mir nicht ins Haus. Nee. Anständige, geradeaußer Gitarren-Rockmusik. Genau sieht es aus, gut erkannt. Siehst du? Ich kenne meine Thomas. Schön so ein bisschen U2 und ein bisschen Cure. Ja. Was bist du denn vom Beruf? Ich bin Außendienstmitarbeiter. Immer noch? Immer noch. Eine erstaunliche berufliche Kontinuität finden wir hier an der Stelle auch, die mit der Namenskontinuität durchaus aufzunehmen versteht. Thomas, der Außendienstmitarbeiter. Wir haben schon mal telefoniert, oder? Nee. Die Welt ist ja voller Außendienstmitarbeiter. Hier hat sich schon mal jemand als Außendienstmitarbeiter vorgestellt. Könntest du da ein bisschen klarer machen, was du da Außendienst mitarbeitest? Ja. Ey, ist ja ein scheiß Job bei dem Wetter, oder? Naja, ein bisschen vorsichtig fahren muss man schon, ne? Wobei andererseits ist auch der Außendienstmitarbeiter häufig drin, oder? Kommt immer drauf an. Was man verkaufen will. Genau. Und was verkaufst du ungefähr? Na, ich verkaufe dem Sanitär- und Heizungsfachmann Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler und Wasserzähler. Oh. Ganz komplizierte Geschichten. Ja. Klingt. Aber das ist gut. Ja? Ja. Und selber? Was selber? Ja, das klingt jetzt wie eine blöde Frage. Nee, ich meine, hast du selber denn auch Wasserzähler, Heizkostenreduzierer und was war das dritte? Wärmemengenzähler. Wärmemengenzähler. Stelle ich mir lustig vor, wie ein Wärmemengenzähler aussehen mag. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Hast du die selber in deiner Wohnung angebracht? Nee, in meiner Wohnung noch nicht, weil hier ist die Wohnungsbaugesellschaft noch nicht so weit. Ach, und dass du dir das privat anbringst? Einfach mal ein bisschen Überblick zu haben und die Wärmekosten zu zählen? Das hat ja keinen Sinn. So was muss ja die Wohnungsbaugesellschaft. Ja, nee, aber ich meine rein aus Interesse. Nee, rein aus Interesse nicht. Nee, da ist die Verführung nicht so groß, wenn man Tag für Tag Wärmekostenzähler in der Hand hat, dass man denkt, ach Mensch, der würde aber mein schlichtes Heim auch schön putzen. Nee. Und wenn du so bei Freunden bist, immer erstmal einen Blick hinter die Gardine, unter die Heizkörper, ob da eine Wärmekosten... Wie? Immer einen fachmännischen Blick überall. Echt, ja? Ja. Und gibst du welche, die du um ihre Wärmekostenzähler auch beneidest? Wenn sie nicht von uns sind, dann nicht. Nee, weil eure sind die besten. So sieht es aus. Sagste. Sag ich. Weste, sagste. Sag ich, wesig. Ist bewiesen. Thomas, ja? Ich danke dir für den Anruf. Ja, du sag mal, kannst du mich nochmal zurückstellen? Ich brauche noch unbedingt meine Adresse, wo man die Zutritt-CD rumbekommen kann. Ja, werf dich jetzt hier einfach mal raus. Ja. Zack, und da ist eine Leitung. Und da müsste jetzt der Kollege von der Technik dem armen Thomas, der hier in der Leitung ist, erklären, wie man die Fritz-CD rumkriegt. Ansonsten kann man auch an Johnny schreiben, der freut sich über jeden Brief. Wenn du dann deinen Brief an Johnny zum Beispiel kombinierst mit einem Lob-PS, du hast aber eine verdammt erotische Stimme, dann wird er dir die billigste erreichbare Adresse für die Fritz-CD-ROM zukommen lassen, nehme ich mal an. Ist schon ein großartiger Typ, der Johnny. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja, hi, hier ist der Alt. Ey, wo stehen wir denn wieder? Im leeren Fußballstadion. Ja, auf der Tribüne. Da war manchmal das Radio mal alleine. Ja. Radio und Funktelefon und das alles im Auto, nehme ich an. Richtig. Echt? Jawohl. Im LKW. Im LKW? Jo. Und stehst du da voll in Fahrt oder bist du gerade im 12 Kilometer Stau kurz vor Dings da? Nee, ich bin mehr bei so einer komischen weltweiten Restaurantkette und auf dem Rasthof. Du bist von einer Restaurantkette? Ja. Also nicht so ein richtiger Fernfahrer, der alle Länder Europas wie seine Westentasche kennt? Nee, mehr nur so ein Land, so wie BRD und so. BRD? Ja. Ja, und was waren so deine weiteste Restaurantkettenstrecke? Ja, München. München? Hoi, da bist du aber schon verflucht weit in der Welt rumgekommen. Ja, tschüss. Und dann aber immer mit dem Eierlaster. Mit dem Eierlaster, ja. Ja? Oder was hast du jetzt aktuell da drinne? Nee, ich hab Kunststoffe geladen. Kunststoffe? Jawohl. Ist eher Fastfood, was du belieferst? Ich stehe hier nur auf dem Rastplatz. Ne? Du stehst auf dem Rastplatz? Ja, vor einer... Ich denke, du belieferst aber Restaurantketten. Nee, da denkst du falsch. Ach, da denke ich falsch. Du selber stehst jetzt vor einer Restaurantkette. Ja, genau. Und ich mache jetzt hier Pause und so. Ah ja. Bist du und auf, von wo nach wo bist du gerade auf dem Weg? Ich will jetzt nach Hause, ja, genau nach Hause. Von wo? Ja, von Berlin. Von Berlin nach? Nach, ja, Filsum heißt das mit Rest. Ne? Ja, wie heißt es? Filsum. Filsum, ist das noch im Brandenburgischen? Nee, das ist im Ostfriesischen. Ja. Im Ostfriesischen? Ja. Dann bist du jetzt ein echter Ostfriese, der hier anruft. So ein Waschechter, ja. Ja. Du brauchst keine Angst haben, ich hüte mich vor blöden Witzen, aber ich glaube, ich habe echt noch nie mit dem Ostfriesen telefoniert. Und hörst du denn Fritz öfter mal so, oder ist das jetzt völlig zufällig? Ja, nee, wenn ich hier in der Gegend bin, also dann höre ich Fritz immer öfter. Und wie oft bist du hier in der Gegend? So in der Woche ein, zwei Mal. Im Jahr? Nee, in der Woche. In der Woche? Hm. Ah ja. Und jetzt hat es dich aber voll gepackt und du dachtest, jetzt muss ich aber mal anrufen. Ja, so. Und schön den Ostfriesen raushängen lassen. Genau, ja, den sowieso. Ja, ey, jetzt beschreib doch mal, wenn du jetzt den Laster in die Garage fährst, wie sieht denn dann dein heutiger Tag noch aus? Im Ostfriesischen. Wo wohnst du da so? Ja, ich wohne da so mehr so auf dem Land und so, ne? Richtig, mit so Schilf auf dem Dach? Nee, weniger. Sondern? Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter, als ihr denkt, ne? Wer ist denn hier jetzt? Also wir aus Ostfriesland ja, wahrscheinlich. Wir haben ja nicht nur Schilfhäuser, weißt du? Ach, aber gerade wenn man jetzt so von hier aus an Ostfriesland denkt, dann wünscht man sich doch aber schilfgedeckte Häuser. Erstens ökologisch und im Winter kühl, im Winter warm, im Sommer kühl. Das ist richtig, das reicht. Habt ihr das ganze schöne Schilf vom Dach abgerissen und da olle Ziegeln raufgenagelt? Nee, das Haus ist so gebaut worden nur. Das ist eher so ein neueres? Das ist eher so ein neueres. Mit Bausparvertrag? Nee, eher mit Mietvertrag. Mit Mietvertrag? Ja. Ach, und dann aber ein großes oder ein richtiges Einfamilienhaus mit Lastergarage? Erstens ist das nicht mein Laster hier. Und zweitens habe ich gar keine Garage. Aber eine Familie? Aber eine Familie, ja. Und ist es nun ein Einfamilienhaus? Ist ein Einfamilienhaus, ja. Und da wartet jetzt sehnsüchtig schon deine Familie auf dich? Richtig. Ja, und du missbrauchst jetzt potenzielle Fahrzeit, um das Bild des Ostfriesen in der Berlin-Brandenburger Radiolandschaft gerade zu rücken. Falsch. Ich habe nämlich jetzt Pause. Ich muss jetzt Pause machen. Ach, du musst jetzt Pause machen, sonst gibt's Ärger mit der Polizei. Richtig. Wie weist man denn als ostfriesischer Lastwagenfahrer nach, dass man Pause gemacht hat ordentlich? Da der LKW ja einen Fahrtenschreiber hat. Ah ja, das ist, wenn der abstürzt, kann alles rekonstruiert werden, der Fahrer hat nicht Pause gemacht. Richtig. Super, dann muss nur der Fahrtenschreiber eben gefunden werden, der selber aber gut gepanzert ist und kaum zu zerstören. Richtig. Ja. Und du fährst jetzt immer Kunststoffe hin und her zwischen Ostfriesland, München und Berlin und Brandenburg. Ja, und Bautzen und ja, die ganzen Ecken da. Wie lange bist du denn da so oft unterwegs? Wann bist du losgefahren von zu Hause? Montag, morgen um 12. Und dann bist du morgen Abend irgendwann, nee, morgen früh zu Hause? Ja, so. Oder ja. Mittags? Ja, so gegen Mittag. Und hast du Kinder? Ja, drei. Und sind die dann schon zu Hause oder und springen die dann aus der Haustür und rufen Papi, Papi oder sind die noch in der Schule? Die sind dann noch zu Hause, weil die nämlich in den Kindergarten gehen, zumindest zwei von denen. Ah ja. Der eine, der ist noch zu klein. Ah, und dann ist aber volle Freude zu Hause angesagt, wenn du da bist, oder? Ja, würde ich sagen. Zumindest wird dir Freude vorgegaukelt. Nein, mir wird nichts vorgegaukelt. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Gut. Und dann, wie viele Tage hast du dann frei? Nicht Tage, Stunden, 8 Stück. Ach echt? Und dann musst du gleich wieder, wie wir Lasterfahrer sagen, auf den Bock? Auf den Bock, ja, genau. Und wieder lostuckern? Ja. Ach, das ist aber böse, oder? Nö. Das ist meine Arbeit. Naja, aber die armen Kinder, die Frau. Die machen das mit. Ja, aber die leiden doch unter dem Entzug deiner Persönlichkeit. Nehme ich an. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Hm. Ob die darunter leiden, aber ja, vermute ich mal. Sag mal, wenn man so lange Auto fährt, da wird es ja mal schnell langweilig und dann kann man Radio hören oder Kassetten. Hast du so Kassette auch? Ich habe auch Kassette, ja. Ja, und hast du da Beatles-Kassetten zum Beispiel dabei? Nein. Was hat dich denn bisher davon abgehalten, eine Beatles-Kassette, dir eine schönste Beatles-Kassette zu machen, die du dann auf der Fahrt von Nordostfriesland nach München hören könntest? Weil ich nicht so der große Beatles-Fan bin. Ja, nicht überhaupt? Ja, nicht? Doch, ob, ja. Aber es gibt schon so 3-4 Songs? Ich will mal nicht sagen, dass ich die Beatles jetzt gerade hasse oder so, aber ich höre sie mir an und dann ist auch gut, ne? Ja, aber gibt schon immer so ein paar Songs, die man trotzdem man kein Beatles-Fan ist, mitsingen kann. Yesterday, all my troubles seem so far away. Ja, ja. Also so weit jedenfalls, wie der Deutsche eben ein Lied singt. Erste Zeile. Der Art ist das schon, ja. Ja. Ja. Na, dann bedanke ich mich für den ersten ostfriesischen Anruf hier in der Sendung. Ich hatte eigentlich noch eine Frage. Du hattest noch eine Frage, naja, die soll dir beantwortet werden, wenn es denn in meiner Macht steht. Ich weiß gar nicht, ob du das so kannst, weil du magst die Beatles ja eigentlich nicht so sehr. Ach, nee, ich habe auch eher ein entspanntes Verhältnis zu den Beatles. Die Beatles sind die Beatles und ich bin ich. Und die Beatles sind, glaube ich, nicht unbedingt Fan von mir. Warum soll ich da Fan von den Beatles sein? So ungefähr wie ich. Ja. Ja, siehst du. Naja, vielleicht weißt du es aber ja trotzdem. Also, in der Beatles-Story, die ihr eben gebracht habt, in der Sendung vor dir. Ach, dass der Johnny schon weg ist, schade. Ach, schade auch, ne? Ja, der hätte die beantworten können. Ja, da haben die ein Stück angespielt und zwar war das so ein Blues-Stück. Und da möchte ich wohl gerne wissen, wie das heißt und auf welcher LP das ist. Ey, da kann ich dir echt nur sagen, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ja, nee, weil ich zu der Zeit draußen gesessen habe und diese wunderbare Sendung hier vorbereitet habe, mir lange Manuskripte geschrieben, Fragen notiert für den Fall, dass ein ostfriesischer Lastwagenfahrer anruft. Ich wusste, dass dieses kommt. Dafür haben wir doch aber unser Gespräch ziemlich cool absolviert, oder? Ich habe eine Menge schöner, vorbereiteter Fragen gehabt und du hattest prima vorbereitete Antworten. Unwahrscheinlich, ja. Super, ich danke dir für deinen Anruf und ja, schäme mich, dass ich deine Frage nicht beantworten konnte. Ja, macht ja nichts. Ich danke dir, dass ich dich erreicht habe, weil ich habe es nämlich schon eine ganze Zeit versucht. Achtet, ich danke dir, dass du mich erreicht hast. Grüß deine Heimat, deine Flache. Ja, mach ich. Und die Familie. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. So, wieder mal Zeit für Musik, wieder mal Zeit für Beatles-Musik, aber natürlich nicht von den Fab Four selbst, sondern von Eugene Chadbourne, der einen großartig auf seiner, wie heißt sie denn, LSD and C&W, Doppel-LP, Doppel-CD, ein großartig 22 Minuten, jetzt atmen sie alle tief durch, 22 Minuten, Beatles Medley zusammengenagelt hat. Da das aber immer verschiedene Songs sind, diese Medley, die nur extrem schwer einzeln anzusteuern sind, habe ich mir gedacht, werde ich mal einen dieser verschiedenen Songs spielen. Nach einer Weile ist er so ja relativ erkennbar. Eugene Chadbourne mit Unterstützung von John Zorn zum Beispiel, Tom Cora, Kramer, von dem wir nachher noch was hören werden. Eugene Chadbourne mit einem Beatles-Song, dessen Titel an dieser Stelle noch nicht verraten werden soll. Yo mama! Na, lässt sich doch erraten, oder? She's got a good reason for taking the easy way out. She's got a good reason for taking the easy way out. She's your day tripper. One way to get it. Die Beatles heute, ihr Biss sitzt ein bisschen locker. You know, so Eugene Chadburn hat sich ja selber verraten, die Musik. Schade, schade, schade, schade. Ist natürlich blöd, wenn so ein Song der Day Tripper heißt, wenn in dem immer laufend Day Tripper gesungen wird, dann macht es ja kaum Freude, noch den Song zu raten. The Sexy Answering Machine hat übrigens die Telefonnummer 0331 für Potsdam 721 39 32 und ich selber habe ja auch eine Telefonnummer und die lasse ich aber immer oft sagen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das Thema lautet noch immer die Beatles irgendwie, irgendwo, irgendwann oder auch die Beatles und ich und warum ich selbst eigentlich interessanter bin als die Beatles. Tag, wer bist du? Hallo? Ja, wieder lange Leitung. Junge Menschen sprechen über den Schulhof. Hallo? Und können ihr Funktelefon nicht bedienen. Tag, wer bist du? Ja, hallo, hier ist der Kai. Tag, Kai. Und wisst ihr, was einem an so einem Abend richtig gut tut? Na? Dass man einfach mal die Beatles nicht mehr hören braucht. Das sind doch aber quasi alle schöne Beatles-Songs. Ja? Du musst ich dir eine kleine Geschichte dazu erzählen, wenn ich darf. Ja, darfst du. Oh, das ist nett. Das hat mit der Erziehung zu tun. Mein Vater war ein tierischer Stones-Fan und ich bin sozusagen mit All Together aufgewachsen. Kannst du dir das vorstellen? Und da muss man die Beatles hören. Ach, du würdest dir aber die Hände reiben, wenn jetzt ein Stones-Tag wäre? Das hatten wir auch schon mal. So amüsant war das gar nicht. Nee, auch nicht? Nee. Nee? So Tage sind überhaupt nicht deins, oder? Das muss nicht sein. Nee, muss nicht. Du hörst lieber so krasse Mischungen? Ja, nicht mal. Das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist, dass ich eine Freundin habe, die gerade Gitarre lernt und am laufenden Bande Yellow Submarine spielt. Oh, bitter. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ja, lustig. Also, eins musst du dir abschminken, die Gitarre oder die Freundin. Wovon könntest du dich leichter trennen? Ei. Wie ist es jetzt auch nicht? Die Gitarre hat viel Geld gekostet, wa? Das nicht mal. Ist ein schönes Stück trotzdem. Ah ja, und die Freundin? Ist auch ein schönes Stück. Oh, ein schönes Stück. Jojo. Ja, Mensch. Oh, da bist du aber voll in der Zwickmühle. Sag mal, Kai, wie alt bist du? 22. Nehmen wir mal an, du wärst John Lennon. Ei. Ja, und du wärst jetzt tot. Ja. Und jetzt würde eine Biografie von dir geschrieben werden. Sollen. Sollen sein, ja. Ja, was würden da erstmal als Geburtsdatum angegeben werden? Als Geburtsdatum mit Nickelbrille. ohne Nickelbrille erstmal? Ja, kann ich dir leider nicht beantworten. Wieso kannst du dein Geburtsdatum nicht beantworten? Weil ich doch tot bin, Mensch. Soll ich dir eine kleine... Ja, du bist ja aber auch nicht John Lennon. Ach ja, fällt mir eben auch gerade auf. Ja? Ja. Du mir auch. Kai. Ja, ja. Guck mal in deinem Ausweis. Oh, oh, oh. Da steht irgendwas mit 73. Kann fast hinkommen. Kann man das noch genauer machen? Im Juli fast. Ey Kai, wir müssen ja jetzt bloß rauskriegen, ob du möglicherweise jedenfalls unter biografischem Aspekt ein potenzieller John Lennon-Kandidat wärst. Der Mörder war ich nicht, nee. Nee, der Mörder warst du nicht, das ist klar. Da müsstest du ja minus 15, 7 Jahre, 7 Jahre, ja. Kai hat soeben im Hintergrund mit der bösen Eisgegerda und der Eiskönigin den armen John Lennon ermordet. Ja, das wäre eine Schlachtzeile, Mensch. Das wäre toll, wa? Du endlich mal ein Autobild. Hut ab. Ja, nee, aber das hat einfach mal dazu geführt, der heutige Tag, dass ich mir so ja freiwillig für Collins reingezogen habe. Und das ist Tortur ohne Ende. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Habe ich jetzt leider nicht, um dich weiter, deine Begeisterung weiter zu steigern, habe ich jetzt leider nicht Phil Collins dabei. Das tut mir leid, aber eine Sache muss ich einfach mal noch loswerden. Und zwar habe ich schon seit ewigen Zeiten eine Kassette hier vom WDR. Von wo, von wo? Vom WDR. Vom WDR. Du damals ein riesengeiles Interview gegeben hast. Kannst dich vielleicht nicht ganz dran erinnern? Nee. Echt nicht? Im Fernsehen? Nee, nicht im Fernsehen. Im Radio? Ja, ja. Ach, da habe ich tolle Interviews gegeben. Das war schön. Ja. Aber einzeln, gut. Das zum Beatles und zu dir, dann wünsche ich euch einfach noch eine schöne Nacht. Das war alles? Na, mehr habe ich doch nicht zu bieten. Du hältst dich im Grunde für völlig John Lennon untauglich? Mensch, ich bin mit All Together aufgewachsen. War ohne Drogen trotzdem. Mann, gut, Kai, dann muss ich mich von dir verabschieden. Ich wollte mich gerade anbieten, dir deine Biografie zu schreiben. Aber wenn ich natürlich nichts rauskriege, außer Kai mit All Together aufgewachsen, Vater großer Rolling Stones Fan, irgendwann im Jahre 73 geboren und eine Freundin, von der er nicht weiß, ob die mehr wert ist als die Gitarre, die sie nicht zu spielen versteht, damit kann man natürlich kaum ein Buch füllen. Nee, ein Buch nicht, aber eine Schlagzeile, dafür reicht's doch immer noch. Ach, eine Schlagzeile. Eine Schlagzeile gibt's erst, wenn man auch ein Buch draus machen könnte. Schlagzeilen sind kondensierte Bücher. Ei, ei, ei. Und die werden dann umgekehrt wieder zurück aufgeblasen zu Büchern. Verstehst du? Mensch, schön. Aber jetzt bloß eine Schlagzeile. Da kann man blasen und blasen, wie man will. Das ist dir einfach zu wenig. Ist mir zu wenig. Ja. Tschüss Kai, ich bin enttäuscht von dir. Du bist nicht wert, von deinen Freunden John Lennon genannt zu werden. Gut, tschüssi. Tschüss. Ich glaube, macht wahrscheinlich auch ja keiner. Ich weiß jetzt ja nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Tag, wer bist du da? Christian heiße ich. Ein. Christian? Ja. Na, Christian ist ja ein Name, der an dem Namen John Lennon relativ nah dran ist. Vielleicht, ich würde dir hiermit anbieten, deine Biografie zu schreiben. Meine? Deine? Wie alt bist du, Christian? 24. 24? Na, das reicht doch für, sagen wir mal, 112 Seiten. Nee. Ja, die wir dann für stolze 28,90 verkloppen können. Hörst du die Beatles? Ob ich die höre? Ja. Ja, denkst du, ich bin schwerhörig? Ich meine, ob du die gerne hörst zu Hause, ob du dir die CD mal reinlegst. Ach. Ja, ab und an lege ich mir auch Beatles rein. Was heißt denn ab und an? Ja, dass ich nicht den ganzen Tag nur immer Beatles höre. Dass ich außerdem, wenn man 3 CDs hat, dann müssen die anderen 2 auch gespielt werden, ab und an. Auch ab und an. Was hörst du denn sonst so? Alles. Alles? Das kann man, pass mal auf, da muss ich ja ganz unmittelbar sein. Im Grunde, was ich hier in der Sendung spiele, höre ich zu Hause auch. Und dann höre ich aber noch mehr. Toll, hä? Ja, wie machst du denn das? Ist das nicht ein hochdifferenzierter Musikgeschmack, der sich hier offenbart? Oh. Ich freue mich. Aber hast du keine Lieblings-CD, so die, weiß ich nicht, öfter mal reinhaust oder so? Ach, na, das wechselt doch aber. Hast du dein, wie alt, 24? Hast du jetzt dein Leben, dein 24-jähriges Leben durch eine Lieblings-CD? Und wenn ja, welche? Hast du überhaupt eine CD? Ja, ganz viele. Die stehen alle vor mir. Prima. Und wie vielen? 60. Und fangen wir mit A an. Welche ist denn die ACD? ACD, was meinst du da? Was meinst du damit? Na, wie hast du die nicht alphabetisch sortiert? Ey, bist du voll unordentlich? Ja, total. Wie hast du die sortiert? Überhaupt ja nicht? Die stehen einfach wirr durcheinander? Rum? Wie? Ja, die liegen rum. Also die Hüllen und darauf liegen die CDs einfach. Ach, da zerkratzen die doch. Ne, wieso? Die liegen doch da. Ah ja. Ich meine, ich schüttel die ja nicht hin und her oder so. Gut. Na, dann ist es, welche ist denn die früheste gekaufte CD? Die älteste? Pink Floyd. Was denn da? Dark Side of the Moon. Ah, Mann, oh Mann, das sind aber die späten auch schon fast. Und die neueste? Die Die neueste? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Ach, eine Nirvana-CD habe ich mir aus der Türkei mitgebracht. Aber Best of, ein, weißt du, so ein ja. illegaler Druck sozusagen. Aha, aha. Mhm. Ja. Da ist auch ein Lied drauf, was ich vorher noch nie gehört habe. Welche denn? Oh, The Guiltest. Ah ja. Oh, ah ja, prima. Fällt sich aus, ne? Super. Naja, das fällt mir jetzt leicht, ah ja zu sagen. Du kannst es nicht überprüfen und ich tue so, als wenn, wa? Hm? Ohne jetzt aber auch... Jebe dit noch zu und verwirre gleich wieder vollends. Hm? Sag mal, wie war dein Name? Siehste, du merkst dir das nämlich. Siehste, 24-Jähriger kann ich dich aber auch nennen. Guck mal, ich weiß deinen Namen aus und ich habe dich auch gesehen in Cottbus. Schön. Hm. Und wie sah ich in Cottbus aus? Wahrscheinlich wie woanders auch. Du hast auch kein Interesse daran, dass ich jetzt deine Biografie schreibe. Sondern dann sonst müssten wir nämlich mal ganz vorne anfangen. Andererseits 24 bringt es auch noch nicht, oder? Meinst du nicht? Ich meine, ich bin ja auch erst 4 Jahre in Cottbus. Und wo warst du vorher? In Duisburg. Habe ich dir aber schon mal erzählt irgendwann. Vielleicht kennst du meine Mutter auch noch. Die wird wahrscheinlich zuhören jetzt. Mara, kannst du dich noch an die erinnern? Nee. Nee, ne? Nee. Das ist der, da willst du dir aber übel nehmen, weil die schwärmt nämlich von dir immer. Ah. Ja, und jetzt, wenn sie jetzt zuhört, dann ist das natürlich schlecht für dich. Oh. Ja, okay. Kann ich mich erinnern? Und ich schwärme noch von ihr. Ist sogar auf dem Anrufbeantworter, auf dem halbautomatischen, waren sogar Grüße an die Mara. Ja. Von mir? Nicht von dir, von Anrufern. Ach so. Ja. Auf dem heute, oh, stimmt nicht, sagt gerade der nein, The Sexy heute. Answering Machine. Nein, das war natürlich in der Sendung dann. Haha. Nö, sagt der halbautomatische Anrufbeantworter. Das verlogene Luder. Blickkontakt, ja? Ja, wir haben Blickkontakt. Sag mal, wonach wählst du eigentlich die Anrufe aus? Wie viele Lampen hast du da vor dir? 8 Lampen. 8? Und dann versuche ich immer, mir die letzte Zahl zu merken und dann +1 und die dann anzusteuern. Aha. Du bist jetzt Lämpchen 7, die nächste wird die Nummer 8 sein. Aha. Immer schön der Reihenfolge nach. Immer schön anstellen, Schlange bilden, Ordnung halten, Ruhe bewahren. Wenn jetzt gleich ein Lämpchen leuchtet, wo jemand, der vor, weiß ich nicht, 2 Minuten erst versucht hat oder so, oder vor 10 Sekunden. Dafür, naja, so, das kann ich jetzt, ganz fair. Das kann ich jetzt aber nicht zurückverfolgen. Hm? Wie lange hast du denn gewartet? Ich muss sagen, gar nicht lange. Schön, ja, für ich dich. Ich bin auch oft durchgekommen, aber... Ja, weil hier fliegt man ja zwischendurch auch immer raus. Insofern ist es natürlich ungerecht. Ich glaube, 23 Mal klingelt das. Und dann ist man weg? Dann ist man weg. Das kann ja nicht so lange dauern. Dann lehne ich mich jetzt einfach mal zurück, warte 23 Mal klingeln ab und dann sind sie alle weg. Ja, das kann sein. Aber dann kommen wir wieder direkt neue. Ja, das ist ja die meine. Die halten mich hier alle voll in Trab bis 1. Ich habe noch anderthalb... Eins? Oh, ey, ich muss gleich schlafen gehen. Ja, na, ich auch. Ja, gehst du danach direkt nach Hause? Direkt ins Bett. Hm? Kann man das glauben? Hä? Kann man das glauben? Ja, das ist so eine Frage. Sag mal ganz ehrlich, meinst du, es lohnt sich, dein Buch zu kaufen? Bist du der Meinung, es lohnt sich? Ey, das ist eine der ganz wenigen Bücher, von denen unklar ist, ob es sich lohnt, das zu kaufen. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Ich von allen Seiten gehört, ist gut. Ja? Ja. Na, das ist doch ein Grund. Nee, du musst dir eine Vertrauensperson aussuchen. Ja. Und die soll dann sagen, ah, scheiße, ist großer Dreck, schmeiß es weg. Ja. Oder kauf es nicht. Oder kauf es. Nee, kann ich auch nicht sagen. Ich hab's mir nicht gekauft. Ja, du hast geschrieben, glaube ich, ne? Oder ja, wo schreiben lassen, ich, aber... Ja? Und ich meine, ich würde wahrscheinlich lange, ach, trampeln vor dem Regal und denken, so ein schönes Buch, ach, das möchtest du doch haben. So ein sympathischer Radiomacher, Mensch. Läuft das Wasser im Munde zusammen? Ja, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Okay, danke dir für den Anruf, ja? Danke. Tschüss. So, Nummer 8, wie heißt denn du? Ja, hallo, ne, Kuttner, Bernd. Bernd, ja. Bernd, du bist doch hoffentlich schon ein bisschen älter? Du hast da eine gute Nase. Bernd, wie älter bist du schon? Was schätzt du denn? Sagen wir mal 34. Ach, da leg mal noch 20 zu. Noch 20 zu? Ich zieh 2 ab und dann hast du das. 52? Genau. Mein Traumalter. Ach, was? Möchtest du auch mal werden? Ja. Ach, das muss doch toll sein. Ich denke oft, Mensch, when I'm 60, when I'm 52. 64, 51 und dann immer so weiter. Ja. Aha. Und wie ist es so mit 52? War schon schlechter. Ja? Ja, ja. Wann war denn schlechter? Na, zum Beispiel so 68. Als du 68 warst? Nee, als erstmal 68. Als erstmal, wie alt warst du denn da? Oh, jetzt muss ich ja schwer zurückrechnen. Guck mal ins Schleudern. 52 minus 95 sind 43. Ja. plus 68 sind 25? Ja, so in etwa. Aber da hast du das, da bist du ja genau das, was man diese verachtenswerte 68er-Generation nennt. Ja, Turnschuhe an und Bauch. Nee, Bauch nicht. Und immer mit dem Kanzler reden. Kanzler, da habe ich Kriegszahnschmerzen. Nee? Das ist nicht mein Ding. Aber du bist doch im Grunde auch aus dieser Joschka Fischer Schleudermasse, oder? Nee. Du bist also, eher Joschka Fischer ist, ja, ich meine, mit dem könnte ich mich noch unterhalten. Ja. Sag mal, hast du denn 68 wenigstens auch schön Alarm gemacht? Und so im fröhlichen Chor gesungen, haut die Bullen flach wie Stullen? Ich war dichter bei den Beatles damals. Also ich bin damals zur See gefahren und war sozusagen viel in England in der Zeit. Ja. Sozusagen, ich hab die, zwar nicht die Beatles da, die waren ja dann mehr in Hamburg jetzt, aber damals und... Wobei Hamburg ja durchaus auch eine Seefahrerstadt ist. Das ist richtig, da hast du recht. Allerdings bin ich mehr so in Liverpool gewesen und Hull und Glasgow und dann wieder über den Atlantik. Wie bist du denn zur See gekommen? Wann hast du da angefangen? Na, wie alt war ich denn? Das war also knapp um die 20 rum. Ja. Sag mal. Von Berlin aus nicht so schwierig war damals, komischerweise. Wieso? Ja, man konnte hier, ich habe hier so eine Stelle und da konnte man sich melden und dann haben die einem über Hamburg eine Adresse vermittelt und dann ging der Druckzuck. Und wie lange bist du zur See gefahren? 2 Jahre. Ach, so kurz nur? Ja, dann habe ich wieder gedacht, ich müsste mal doch wieder gucken, was hier. Aber ist das schon ein Erlebnis, was sich in so, sagen wir mal, in der Biografie toll macht, oder? Doch, haben, glaube ich, bei manchen Bewerbungen sind die Leute darauf angesprochen. So richtig. Und man hat aber natürlich auch unterwegs, der Freundin gegenüber in der Kneipe, kann immer ein bisschen Seefahrergeschichten auspacken. Ja. Oder? Von Seeschlangen berichten, von Taifunen. Ja, so wild war das nicht. Von feindlichen U-Booten. Jetzt habe ich da die schöne Beatles-Songs in Erinnerung. Also, da ist Ufa dran gewesen. Das heißt, du bist dann in Liverpool an Land gegangen und hast dann gehört, I wanna hold your hand. So in etwa. Und dabei meine Freundin in Berlin gedacht, so war das. Hast du die immer noch, die Freundin? Nee, leider nicht. Die habe ich aus den Augen verloren. Das ist schade. Die hat ja aber dein zweijähriges Seefahrerleben lang die Treue gehalten? Ich glaube, sie hat es mir übel genommen. Als ich nämlich nach 2 Jahren gemerkt habe... Als du dich nach 2 Jahren dann endlich wieder gemeldet hast? Ich bin ja geflüchtet und dann war es zu spät. Also ich meine, vom Dampfer geflüchtet damals. Ja. Was war denn die nächste Station nach deinem Seefahrerleben? Berlin und dann wieder London. Dann habe ich in London mal ein Jahr gearbeitet. Das waren von 69 bis 70. Ja. Hat man denn da in London, war da auch so schön 68er-mäßig immer Remi Demi? Nee, da in London, da gab es die ersten Skins und dann gab es viel so Leute aus der Karibik, die da viel schöne Musik gemacht haben. Und dann gab es guten Jazz. Ronnie Scott Club. Das war London, so 69. Ja. Gab's damals schon John Peel? Nee, weiß ich nicht. Nee, war so alt, kann der nicht sein. Ja, und dann bin ich wieder 70 wieder zurück nach Berlin gekommen. Und seitdem ohne Unterbrechung in Berlin? Ja, also jedenfalls nicht so. So länger jobmäßig. Ja. Also. Als Seefahrer warst du da so eher Hilfsmatrose? Der immer oben. Ich hab kleine, große Brötchen gebacken. Ich hab damals. Als Bäcker! Kochsmart hieß das auch. Ach! Genau. Ach, das ist aber auch doof, oder? Einen ganzen Tag in der Küche? Oh, das hat Spaß gemacht. Ich hab viel gelernt da. Also erstmal das eine, das konnte ich und das andere habe ich gelernt. Ja. Aber ist es nicht doch schick, in so einem flotten Seemannsanzug oben eher über Deck zu spazieren? Und die Möwen zu grüßen? Die kannst du von da hinten hoch grüßen, da aus der Kombüse raus. Sehr witzig. Mhm. Vor allem, ihr habt immer was Gutes zu essen, etwa. Ihr habt denn immer so Skorbutbelehrungen bei euch auch? Also gerade wenn man so alte Seeräubergeschichten liest, dann liest man ja auch immer, dass sie immer alle ihre Zähne verlieren und dadurch dann Vitamin C entdeckt haben. Ich glaube immer, wir sind ja immer so zwischen Europa und Afrika und USA und Südamerika immer hin und her und da gab es auch eine Menge Frische dann. Schöne frische Ananas von aus. Damals Kongo aus Point Noir. Ja. Das war ganz lecker. So, dass du für einen 52-Jährigen noch relativ viele Zähne hast. Relativ, ja. Ja. Also da möchte ich aber jetzt nicht mich weiter... Nee, ich weiß, wovon ich da spreche und ich weiß auch, warum ich das nur so vorsichtig andeute an der Stelle. Sehr dezent gemacht, das mag ich ja auch. Ja. Dass du manchmal wirklich sehr mitfühlend sein kann. Dankeschön. Sag mal, wenn man heute irgendwo überall hinfährt und zum Beispiel in ein Musikgeschäft geht, dann sieht man ja überall dieselben Platten, ob man in Amerika ist oder da oder da oder da. Andererseits ist man auch schon so von der Musik terrorisiert, dass man überall hinfahren kann und gleich mal in einen Plattenladen gucken muss. Das stimmt. Habt ihr das damals auch gemacht? Also wenn man in den 60er Jahren in Afrika irgendwo gestrandet ist, dass man erstmal gleich einen Musikladen gesucht hat? Nee, damals war das eher in den USA so, dass da, also da gab es schöne Jazzplatten, also dann noch die großen allerdings. Ne? Und da gab es dann aber auch richtig so Sachen, die es hier immer nicht gab, wa? Ja, ich glaube schon. Ich meine, damals war ich noch nicht so sehr scharf darauf. Also heute ärgere ich mich manchmal. Ich denke, ich hätte da eigentlich noch mehr einkaufen können. Also du, wir waren nochmal in Baton Rouge da in Louisiana. Ja. Und da habe ich mich dann später gedacht, ich hätte so noch mehr gucken können. Oder auch in Venezuela da. Aber da habe ich damals noch nicht so drauf geachtet. Also das ist mir erst so später eingegangen oder aufgegangen. Und bist du jetzt jemand, der so Platten sammelt, so Musik sich so nee, seine. So, also heute gucke ich eher so nach so, ja, also wie gesagt, nennen wir das heute sowas so ethnomäßig, also so ein. Ja, und da musst du dich doch heute eher volle Pulle ärgern, dass du früher nicht in Plattenladen in Afrika hier bist. Das meine ich, also da hätte ich gerne zuschlagen damals, aber hole ich mir denn heute im Haus der Kulturen hier oder so. Ja, ist aber auch enttäuschend, war früher noch nach Afrika gefahren und heute latscht man ins Haus der Kulturen der Welt. Ist sozusagen, damals konntest du es noch in echt haben und heute musst du dann von der silbernen Scheibe ziehen, das ist nicht so. Ja, in einer Klarsichtfolie verpackt. Ja, das ist nicht so ganz wahr. Was ist denn so deine schönste, älteste Platte, an der du besonders hängst? Gibt es da eine? Das waren eigentlich damals die Singles, muss ich sagen. Und die sind verloren gegangen. Das waren so alte Elvis-Platten, die mochte ich sehr. Hound Dog oder. Ja, das waren. Ach, das wären doch heute bestimmt auch schöne Raritäten, ja, oder? Die sind leider verloren gegangen. Ja. So in der. Einer ehelichen Trennung und die sind auf der Strecke geblieben. Ach, da tut Scheiden auch dem Elvis so ja weh. Ja, das stimmt. So, dass du jetzt ja nicht mehr so ein uralt kostbares Erinnerungsstück zum Beispiel ungefähr aus deiner Seefahrerperiode hast. Nee, das sind dann so die, wenn ich jetzt also manchmal noch so alte Beatles-Sachen höre, dann kommt da noch manchmal so weit hoch. Ja. Ein bisschen kribbeln im Bauch, ne? Ah Mensch, da musst du doch heute aber den ganzen Tag bei dir gekribbelt haben. Nee, also ich habe heute gearbeitet und dann war das immer mehr so am Rande, wenn ich mit dem Auto gesessen habe oder so. Ja, aber da waren doch immer volle Pulle alte Beatles-Sachen. Ja, da kannst du dich auch nicht so richtig drinhängen dann. Ah ja. Das ist dann irgendwie. Ach ja, und jetzt sitzt man entspannt vorm Radio und dann werden nur die schrillen Coverversionen gespielt. Das schadet nicht. Sozusagen nur mal die andere Seite der Medaille, das tut aber auch gut. Ach. Das ist aber auch schön, vom Hörer so eine Art Bestätigung zu erfahren. Vor allen Dingen von einem erwachsenen, reifen Menschen. Ach, gut, nein. Mensch, ich danke. Wieder einen Zacken drauf, ey. Ja, aber volle Pulle. Wir Bissträger müssen zusammenhalten. Laut, ne? Klapper, klapper. Ja, okay. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Deine Krone, ne? Ja? Dann, tschüss. Okay, tschüss. So, dann kommt jetzt mal gleich wieder ein schönes Beatles-Cover. Der Song heißt, ist einer der kurzen und relativ TH-losen, leicht auszusprechenden Help, ist von Jet Fair und Kramer. Jet Fair hat ja viel zusammen mit Daniel Johnson gemacht und Kramer ist diese legendäre Figur und Begründer des noch legendäreren Shimmy-Disc-Labels. Und der hat auch so einen Sinn für sehr, sehr, sehr seltsame Musik. Help von Jet Fair und Kramer. Warum kommt's denn da überhaupt gar nicht? Woran liegt es denn? Wo liegt's etwa am unfähigen Moderator, der da im Studio sitzt und die Regler nicht zu bedienen versteht? Nö, daran liegt's nicht. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now that I'm older, you know I'm not so self-assured. Now I find, change my mind, time's open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please help me? So insecure, and now I'm feeling things I never felt before. Help me if you can, I'll be down, and I do appreciate. Jetfair und Kramer. Wir telefonieren ja weiter. Ich sage aber vorsichtig, haben wir nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter 0331 für Potsdam 721 39 32 und man könnte der Sexiest Answering Machine natürlich damit eine Freude machen, dass man ihm geniale Coverversionen der jeweils persönlichen Lieblingstitel der Beatles da auf Band singt. Da würde er richtig durchdrehen und die vielleicht als Raubpressung und als CD möglicherweise raus. Gleich klingelt's bei ihm, ist das schön, ich will wirken. In dieser Zeit hat Käthe Kollwitz gesagt, ich sage nur die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter an und schon wird da angerufen. Prima, prima, prima, prima. Also bringt schöne, zum Beispiel Maultrommel-Coverversionen von Revolution Number 9. Würde ich mich dann sehr freuen, wir könnten es uns in der nächsten Woche anhören. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hallo? Hallo. Hallo. Ist Jana. Jana. Ja? Jana? Ja? Was ist denn? Was ist denn? Hab ich angerufen oder hast du angerufen? Nee, ich war so schockiert, dass ich dran bin. Ja. Ja, also. Denn, Mädel, dann setz dich erstmal hin. Ja. Du bist jetzt im Radio. Aha. Wir müssen den Blutdruck wieder runterkriegen. Na, das ist immer so niedrig. Wir müssen zusehen, dass das Hirn nicht unterversorgt wird mit Blut. Gleichzeitig. Und du musst jetzt in eine Situation kommen, die dir Vertrauen einflößt, in der du relaxen kannst, ruhig wirst, nachdenken, deine Gedanken sortieren. Hast du jetzt die Reihenfolge der beiden Gedanken wiederherstellen können? Ja. Ja. Jana, du bist ja eher eine jüngere Menschin. Du bist ja eher, sagen wir mal, 15 oder 16. Falsch. 14, 17. Na, wie alt? 19 Jahre und 363 Tage. Ach, und übermorgen Geburtstag. Richtig. Ach, da habe ich ja aber dann im Anschluss gleich die rechte Musik für dich, Jana. Ja, was denn? Mit knapp 20 ist man ja aber auch noch nicht in dem Alter, wo es sich lohnen würde, über dich eine Biografie zu schreiben, oder? Welches war denn, sagen wir mal, nehmen wir mal an, du bist der tote John Lennon. Bei Lennon ist es ja klar, der hat viel, viel, viel laute Musik gemacht, hat eine super schöne Ehekrachbeziehung gehabt, darüber lässt sich schnell ein dickes Buch führen. Was sind denn jetzt so die zentralen Punkte in deinem Quasi-John-Lennon-Leben, aus dem sich eine prima Quasi-John-Lennon, aber in Wirklichkeit Jana-Biografie machen ließe? Also eine Ehekrise hatte ich noch nicht. Hattest du noch nicht? Viel prima, prima Musik gemacht, hast du wahrscheinlich auch nicht? Na, ich habe mal eine Zeit lang Violine gespielt. Ah ja. Ja. Und da auch, sagen wir mal, versucht, gelbe Unterseeboote zum Versinken zu bringen? Nee, das nicht. Mehr so die klassische Variante. Du hast dich nie getraut, auf dieser heiligen klassischen Violine einen Beatles-Cover zu zelebrieren? Nee, wollte es immer nicht verhunzen. Ah, ja, das stimmt natürlich. Die gibt ja so eine so ein Jimi Hendrix Sampler, auf dem Nigel Kennedy, der Teufelsgeiger, Hendrix verhunzt. Mhm. Hast du denn die Violine griffbereit? Nein. Vielleicht könnten wir heute mal mit dem Verhunzen anfangen. Nee, leider nicht da. Nee, damit es eine schöne Hundsbiografie von dir geben könnte, später mal irgendwann. Nee. Jana. Ja? Was war denn der Höhepunkt in deinem 20-jährigen Leben? Och. Das großartigste, echt? Ja. Oh, das ist einer Biografie würdig. Ich weiß jetzt ja nicht, ob der Lennon überhaupt Abitur geschafft hat, der Loser. Ja. Ja. Jana. Ja? Wir sind immer noch in der Situation, dass du ja eigentlich angerufen hast. Und ich nehme an, du bist ja jetzt im Grunde mit knapp 20 ist man ja schon ein erwachsener Mensch. Du wirst dir ja deine Gedanken gemacht haben. Du wirst dir ja gesagt haben, das weiß ich jetzt nicht, was du dir da gedacht hast. Und das endete dann, Mensch, da muss ich doch mal anrufen, das muss ich dem doch erzählen. Also ich habe mir gedacht, dass ganz schön viele Männer bei dir anrufen. Jedenfalls saß ich gerade in der Badewanne und habe mal so zugehört. Und da fiel mir so ein, dass zu der Zeit, wo die Musik gerade so aufkam, dass da meine Eltern sich noch nicht mal kannten, also ich noch nicht mal Quark im Schaufenster war. Aber dass ich die Musik trotzdem ganz gerne mal höre, so. Und nimmst du das selber schon eher als eine Botschaft aus einer anderen Welt, aus einer früheren, versunkenen Quasi-Maya-Kultur? Oder ist es für dich doch heutige Musik? Und sagen wir mal, ungefähr so aktuell wie Michael Jackson? Also auf Michael Jackson stehe ich nicht so. Ist die einzige CD, die ich habe zwar, aber die habe ich auch nur geschenkt gekriegt. Oder wie East 17? Um Gottes Willen. Oder Take That? Um Gottes Willen. Hm. Nee, nee. Womit kann ich Peter Maffay? Nein. Aber schon warm, oder? Ja, ich kenne meine Janas. Na, also auf die ganz modernen Sachen, so wie Techno, stehe ich nicht so. Meine Tante, die ist 28, die sagte mal, ich habe noch einen altertümlicheren Geschmack als sie. Die hört eher so Techno und ich dann doch die älteren Sachen. Ja? Welche sind denn so die Musikgötter, die dein Herz bevölkern? Na, Hutter zum Beispiel, von alten Sachen finde ich ganz gut. Und? Und... Ja, jetzt von den doch aktuelleren oder was weiß ich, Zeit lang habe ich mal Depeche Mode gehört und jetzt mehr so Cranberries. Ja, und die Beatles sind aber doch jemand, den du so einen Klassikerstatus zubilligen würdest und die zu hören auch du bereit bist. Ja. Die noch nicht so schrecklich modern sind. Richtig. Aber das sind dann schon eher die klassischen Songs, so I Wanna Hold Your Hand und so. Mhm. Ja? Ja. Hm. Naja. Ich bin eben nicht da, nicht so ein eingefleischter Fan, weil ich mich da auch nicht so auskenne. Aber ich höre sie eben ganz gern mal. Gut, danke ich dir für deinen Anruf, Jana. Okay. Bist du übrigens schon raus aus der Wanne? Ja. Ja, schön. Man soll ja nicht mit elektrischen Geräten und so in der Badewanne rumfuchteln, ne? Ich glaube, mit so einem Telefon kann da nicht allzu viel passieren. Naja, ich hab's noch nicht ausprobiert. Nee, mit dem Föhn ist anders. Aber mit dem kann man auch schlecht sprechen. Richtig. Danke dir für deinen Anruf. Tschüss, Jana. Okay, ciao. So, ich bin ja immer noch auf der Suche nach älteren Menschen, bei denen es sich möglicherweise die Einheit erlebt haben, die Höhepunkte in ihrem Leben hatten und bei denen es sich lohnen würde, denen eine ordentliche, schöne John-Lennon-Biografie hinzudichten. Wer bist denn du? Hallo? Ja, Tag! Hi! Ach, Mensch! Ach ja, das ist ja blöd. Bei Frauen ist ja schwer, jetzt auf Alter und Reife anzuspielen. Ja, und zwar, um die Beatles zu mögen, muss man ja den Beatles verstehen. Und da habe ich hier ein wunderbares... großes Klaus Beyer Buch. Kennst du Klaus Beyer? Warte mal, nee, kannst du vorher deinen ersten Satz nochmal sagen? Den habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Julia. Nee, den Namen nicht. Den habe ich auch nicht. Weder Julia habe ich gar nicht gehört, Klaus Beyer habe ich nicht verstanden, aber das, was du dazwischen gesagt hast. Du hast irgendwas gesagt, mit den Beatles zu verstehen. Um die Beatles zu mögen, muss man sie ja verstehen. Ach, um die Beatles zu mögen, muss man sie verstehen. Oder nicht? Ja. Und der Klaus Beyer, der auch so ein ganz witziger Typ ist, der hat eine sehr, sehr witzige Beatles-CD gemacht, also nicht nur mit Beatles-Songs, hat sich also die Mühe gemacht, die ins Deutsche zu übersetzen. Und ein großes Klaus Beyer Beatles-Buch rausgegeben, das ist echt zu empfehlen. Das ist wirklich sehr witzig. Also ich wollte jetzt hier sozusagen mal Kultur in die Sendung bringen. Ah ja, bring dann ein bisschen Bildung und Kultur. Was habe ich ausgesucht hier, diese Nummer, Ich bin ein Walross. Das hört sich auf Deutsch und von Klaus Beyer so an. Ich bin hier und du bist hier und er ist hier und nun sind wir zusammen. Schaut man rennt her wie Schweine vom Speer, sieh wie man fliegt zum Weinen. Sitze wie auf Cornflakes, warte bis ein Auto kommt, Körperschaft der T-Shirts, so ein dummer Dienstag. Mann, du warst ein schlechter Boy und dein Gesicht wird lang. Ich eier mein Haar, Du Eiermann da. Ich bin ein Walross. Guck, guck, die Jup. Also so viel als Kostprobe ist echt sehr witzig, finde ich. I'm the Eggman habe ich auch immer sehr bewundert. Und sind die allermeisten Übersetzer. Also Klaus Beyer hat auch erzählt, er hat sich mal nur gemacht, die für seine Mama zu übersetzen, die auch des Englischen nicht so mächtig war. Mhm. Und die Ergebnisse sind also durchaus beachtlich. Ja, sag also, mal, hast du denn auch Happy Birthday da in der Klaus Beyer Übersetzung? Mhm. Mal gucken. Neues Verzeichen. Was ich übrigens sehr mochte, also was mein ganz persönlicher Beatles-Bezug ist, vielleicht sind noch mehr Leute mit der Sesamstraße sozialisiert worden. Die hatten ja mal prima Beatles-Versionen, zum Beispiel Wir sind im gelben Unterwasserboot oder ich wäre unten am Meer, und das fand ich ziemlich klasse. Ja, ich hab stimmt. Ich habe gemerkt, dass stimmt. Das richtige Beatles-Songs sind. Und das fand ich sie gar nicht mehr ja, so in der Sesam. Aber sag mal, Manna. Ist aber nicht von Beatles, oder? Ist aber auch, Manna, ist aber nicht von Beatles, ne? Ja, ist aber auch, ach, super Sesamstraßenversion, ne? Stimmt. Hast du denn jetzt Happy Birthday gefunden? Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das hier nicht, vielleicht heißt es, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, das ist noch schwieriger, ne? Ach so. Also wie gesagt, nicht alphabetisch, und es sind ziemlich viele Titel. So, dass du jetzt blättern musst. Habe ich hier gerade, ich brauche dich, es wird besser, gelbes Unterwasserboot. Also bei Klaus Beyer heißt das dann, wir sind im gelben Unterwasserboot, was auch ziemlich klasse gesungen ist von ihm. Nee, also mit Happy Birthday, das würde jetzt etwas dauern, wenn ich das hier finde. Lass es dauern. Wir sind doch beide erwachsene Menschen. Guten Morgen. Sag mal noch einen zweiten, vielleicht finde ich ja das zweite. Nee, ich suche halt gerade, weil ich den gleich spielen will. Deswegen dachte ich, dass man richtig eingestimmt ist. Was hast du noch für einen, den du danach spielst? Dann zieh den doch vor. Du kannst ja nicht nur von deinen Hörern erwarten, dass du flexibel bist. Mensch, danach habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Gestern ist auch eine prima Übersetzung. Ich will jetzt mal ein bisschen von dem Happy Birthday ab. Sag mal, könntest du den vielleicht den mal irgendjemanden singen? Einer, der dir eher vertraut ist? Im Klaus Beyer Deutsch? Ich hätte die CD, aber warte mal, was hat er denn davon gesungen? Ich muss mal überlegen. Nee, also singen will ich die nicht. Du willst sie nicht singen? Ernsthaft die Quoten senken. Ey Mensch, stimmt nicht, Julia. Bitte? Julia, du hast aber so eine Stimme. Ich meine, das wäre jetzt natürlich eine, unangemessene Anspielung, wenn ich sagen würde, geradezu erotisch. Außerdem würde dich das in den blöden, unpassenden Vergleich mit den halbautomatischen Anrufbeantworter bringen. Was haben wir denn hier drauf? Vielleicht können wir hier, Hauptmann Pepper ist ziemlich klasse, Moment. Dann können wir das nicht so machen, dann suche ich auch gleich noch das richtige Lied dazu aus. Wenn du eben nur Happy Birthday hast, dann gebe ich das Lied und die Übersetzung. Oder die hört man ja dann, ne? Sag mal, bist du denn jetzt durch das Klaus-Beyer-Buch selbst Beatles-Fanin geworden? Oh Gott, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Also es würde gut in die Sendung passen, aber es wäre echt gelogen. Nee, ja nicht, wenn du, sagen wir mal, ausgesprochener Beatles... In Sesamstraßenzeiten war ich Beatles-Fan. So, jetzt hört man das. Das ist Klaus-Beyer-Original. Ach. Scheuch den raus, den Kerl, der hört sich ganz schlimm an hier. Also nee, der ist nicht gut zu hören. Moment, ich fange mal an, bis er an. Ich mal vor, dass er singt. Es lohnt sich wirklich, Klaus Beyer zu hören. Er war vor kurzem an der Volksbühne. Mhm. Mit dem Kumpelnessen, das war eine wirklich prima Veranstaltung. Der berühmte Vorführeffekt. Ist aber nicht Sergeant Pepper. Rock'n'Roll all over the world. Oh, klingt ja. Oh, ich muss mal, wenn jetzt knallt es aber im Kopfhörer. Also, kann man sich ungefähr einen Eindruck machen? Kann man sich einen Eindruck machen? Ich werde nachher noch Daniel Johnston spielen. Klang ein bisschen ähnlich. Tja, mit Sergeant Pepper hat es nicht geklappt und Happy Birthday habe ich nicht gefunden. Aber das Buch ist eben, wie gesagt, trotzdem zu empfehlen, weil erst dann versteht man die Beatles, wenn man sie sozusagen mit Klaus Beyers Ohren gehört hat. Julia, wunderbar, eine Kaufempfehlung quasi. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Ja, keine Ursache. Tschüss. Dann kommt jetzt endlich Happy Birthday für Jana. Ein bisschen im Vorfeld, man darf es ja nicht sagen, weil es sonst möglicherweise Unglück bringt. Das will ich natürlich nicht machen. Aber ich will natürlich gerne Happy Birthday in der Fassung von Eugene Chadbourne spielen. Bye. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 4 Potsdam 74 81 110. So, und hier sitzt die Waldtelefonzentrale, da drüben sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter, ebenfalls Bestandteil der Waldtelefonzentrale, allerdings zu erreichen unter einer anderen Telefonnummer 0331 4 Potsdam 721 3932. Ihm können geile, jetzt hatte ich beinahe Klaus Beyer, The Beatles Coverversion aufs Band gesungen werden. Er wird dann schon seinen Teil dazu beitragen, dass was ohnehin schon verunstaltet ist, noch weiter verunstaltet wird. Tag, wer bist denn du? Ja, Mensch, endlich klappt's mal. Naja, aber ich habe schon lange auf dich gewartet. Im Grunde jetzt ist 5:12, höchste Zeit, Fak Chirac. Ja, na, seit 5 Stunden so, und nächstes Jahr versuche ich. Na, jetzt übertreibe nicht. Nee, weil ich wollte die Beatles CD haben, deswegen habe ich eigentlich angerufen. Ja, schön. Hast du nur sonst noch ein paar Wünsche, die ich dir nicht erfüllen kann? Och, ja, vielleicht kannst du mir erklären, wie mein Telefon funktioniert. Also irgendwie, ich versuche, das ist der andere Punkt so, warum ich immer so anrufe. Ich versuche gerade herauszufinden, warum die Wahlwiederholungstaste nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich will. Ich meine, ich kann dir jetzt leider nicht weiterhelfen. Ich kann dir nicht sagen, wie dein Telefon funktioniert. Ich würde dir aber einen YouTube-meinen Rat geben. Tipp irgendeine andere Nummer ein und versuche da mit der Wahlwiederholung. Einverstanden? Ja, könnte man versuchen. Super, ich danke dir für die Einsicht und für deinen Anruf. Wobei ich dir für die Einsicht viel, viel mehr danke als für den Anruf. Tschüss. Okay. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Und du? Da ist doch jemand. Kuttner? Ja, wer bist du? Dicker Mike. Ey, hi. Mike. Hey, hi, Mike. Mike, wie alt bist denn du? 26. 26? Ach, ohne nicht das Alter, wo du jetzt es verdient hättest, aus Spaß mal John Lennon Biografie geschrieben zu bekommen. Ich hab's schon mal gesehen, ja. Wen? In Paris, John Lennon. Und die Beatles, oh. Im Musée du Rock, da sind sie ausgestellt. Aus Pappe oder aus Wachs? Na, ich weiß nicht, so Plastik mehr. Ah ja. Also immer ist John Lennon mit den Chapman hinter sich, mit der Knarre in der Hand. Um eine Ecke sind. Ja, einer der aufregendsten Momente in seinem Leben. Ja, war ja der letzte. Und um der Ecke sind dann hier Beatles verkleidet als Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sag mal, du bist großer Beatles-Fan? Aber ich höre die Musik groß gerne. Also, ah ja. Ich schließe mir auf Duas, deswegen waren wir auch in Paris. Aber ist ja jetzt nicht Thema. Und dann da bei Jim Morrison gewesen und auch den Grabstein bekrakelt und Rotweinflaschen abgestellt und kleine Tüten hingelegt? Nee. Da lagen genug schon rum. Also. Außerdem waren die Bullen da. Kleine Tüten geklaut? Nee, das heiße Pflaster da. Die Bullen stehen auch den ganzen Tag. Rotweinflaschen geklaut auch nicht? Nee. Eine Rose habe ich niedergelegt. Oder haben wir niedergelegt? Eine Rose? Ja. Eine rote, so, ja. Ah. Oh. Geil, wa? Ja. Und du und deine Yoko Ono, die da so nett im Hintergrund zu lachen versteht. Ja, genau. Ja, die ist aber nicht schwarzhaarig. Doris ist es eigentlich. Was ist denn an Jim Morrison besser als an John Lennon? Janusz, die sind Bärpoeten gewesen, auch so auf ihre Art. Verstehst du das? Ja, aber irgendwie hat doch dein inneres Pendel ausgeschlagen in Richtung Jim Morrison. Ja, auch. Das ist einfach die Sprache des Blutes, die Musik, die Sprache des Herzens. Genau so ist das. So, dass du da keinerlei rationale Kontrolle drüber hast und kaum Rechenschaft legen könntest. Das beschränkt sich ja nicht nur auf die Doors oder auf die Beatles, das geht ja allgemein um die ganze Musik, wisst ihr? Die müssen was ausdrücken. Ich meine, ich bin ein Boyer 69. Ich meine, ich habe das nur ganzen Jahr verpasst, schade eigentlich. Und hast aber gedacht, wer 69 gestorben ist, in dem Jahr, als ich geboren habe, mir gewissermaßen sein Leben geschenkt hat oder jedenfalls im Umfeld des Jahres 69 gestorben ist, der verdient deine Aufmerksamkeit, Achtung und Liebe. Ja, vielleicht auch, ja. Ja. Nee, ich bin groß geworden. Sodass du jetzt auch immer Janis Joplin hören musst. Nee, muss ich nicht. Und Jimi Hendrix. Den höre ich auch gerne, ja. Super. Hast du jetzt aber gleich mein Herz im Sturm erobert. Wenn ich eine Frau wäre, ich würde dir zufliegen. Boah. Ja, nee, auch so eine schüchterne, nette, sympathische Stimme noch dabei. Nee, Kutner, du hast jetzt kurze Haare. Gib mir mal deine Yoko Ono, Jana, ich bin ja auch keine Frau. Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich ganz lange, wallend, lockiert Haar. Ja, ja. Und aus meinen dunklen Augen würden schmachtende Blicke. Boah. Boah, was heißt denn hier? Gib mir mal lieber deine Yoko Ono. Die schläft schon, sagt. Stimmt nicht. Yoko Ono hat eben im Hintergrund gelacht. Die möchte nicht. Doch. Doch. Kannst du ja sagen, ich bin ja keine Frau. Nee, die möchte nicht. Wie heißt die denn eigentlich richtig? Yoko Ono. Yoko. Man sei nicht so böse, wie es immer in der Zeitung steht. Nee, ist so auch nicht. Nee? Nee, so ein Drachen ist nicht so. Nee, dass ich mal ein ganz vorsichtig, entspanntes Gespräch mit ihr führen könnte. Ehens, bei dem einer von uns beiden am Ende möglicherweise einschlafen würde und die Masse der Hörer auch gleich dazu? Nee, machst du nicht. Vielleicht nächstes Mal. Vielleicht Mensch, ich glaube, ihr seid zu ernste Menschen. Ja, manchmal. Aber Leben ist aber ernst genug, weil man könnte ja viel lustiger sehen. Was ist mit dem Leben? Es ist viel zu ernst, man könnte viel lustiger sehen. Wenn das Leben nicht so ernst wäre? Jo. Nee, andererseits, man selber müsste lustiger sein, um das ernste Leben ein bisschen zu erheitern. Ja. Ja? Ansonsten ist man da in einem Teufelskreis und das Leben verbietet dir das Lachen und dein fehlendes Lachen zeichnet dem Leben Falten auf die Stirn und verbietet dir damit noch mehr Lachen und noch mehr Falten und noch weniger Lachen und noch mehr Falten. Mhm. Und dann sind wir ganz unten. Und das steht alles in deinem Buch, ich meine, da könntest du ja jetzt ein Buch drüber schreiben, noch eins. Nee, ich wollte ja eigentlich, er hätte mich ja angeboten, einem nicht jungen Hörer seine eine aus Spaß John Lennon Biografie zu schreiben, wenn er aber wenigstens halbwegs vergleichsweise etwas erlebt hätte. Wie zum Beispiel ein ostfriesischer Lastwagenfahrer. Genau der. Ja, oder einen Seemann. Ja, oder der. Oder der. Das waren ja jetzt die bisher einzigen John Lennon Ähnlichkeitswettbewerb Kandidaten, die halbwegs Bestand haben könnten. Das sehe ich auch so. Ja? Gibt ja auch jüngere vielleicht. Aber du würdest dich eher an einem Jim Morrison-Ähnlichkeitswettbewerb beteiligen, nehme ich mal an. Nee, auch nicht. Ich meine, ich habe zwar lange oder etwas längere Haare, sagen wir so, ich habe auch eine kleine runde Brille, so wie John Lennon, fast. Ja, aber und so ein Pausbäckchen wie Jim Morrison, als es ihm nicht so gut ging? Nee, noch nicht ganz, aber ich habe schon den Vollbart. Also ey, da gab es aber auch Zeiten bei Morrison, da sah der aber voll hart daneben aus, oder? Ja, also die letzten Bilder waren. Ei. Und dann gibt es aber auch so extrem sexy Fotos, dass man sich doch wünschen würde, eine Frau zu sein. Ja, also da gibt es einige Fotos. Ja. Ein paar an der Wand hier, Postkartengröße zwar nur, weil ich wird ja auch älter. Aber solche Art Widersprüche verleihen so einem Leben natürlich erst die rechte Würze, die es interessant macht. Ja. Und aus dem dann vielleicht Gedichte geschrieben werden können. Ja, so wie John Lennon. Ey, wir sind beide Poeten, wir sind jetzt beide ganz nachdenklich geworden. Yoko Ono schläft, wir wissen ja nicht mehr, was wir mit unserer Hose machen sollen. Ich danke für den Anruf. Ja, dann mach weiter so, wa? Ja, tschüss. Okay, tschüss. Hallo. Hallo. Ja, Hallöchen erstmal. Wer Hallöchen sagt, ist jünger. Ja, naja, so jung, so alt bin ich ja auch noch nicht. Na, siehst du, wie alt bist du? 21, drei Viertel und ein Dreiviertel. Ah ja, das ist ja noch ein Alter, da legt man auf die Dreivierteljahre noch Wert. Ja, ja. Ja, ich wollte eigentlich bloß sagen, dass ich von John Lennon All We Are Saying Is Give Peace a Chance unheimlich genial finde. Also das ist wirklich total... Weil es so viel aussagt? Nee, deswegen nicht unbedingt. Ja, da wollte ich eigentlich gleich was fragen. Mich? Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Beatles-Auskenner. Nee. Aber vielleicht weiß das ein anderer. Und zwar was. Na, hier ist ja aber kein anderer. Also insofern ist es, sei vorsichtig mit der Frage, das bringt ja nichts. Du stellst die und verbrauchst wertvolle Atemluft. Ja, das kann natürlich auch sein. Hast du vielleicht eine andere Frage, die ich dir möglicherweise beantworten kann? Ja, ich habe meine Frau noch gar nicht gestellt. Nee, ich wollte sagen, hat ja keinen Sinn, die zu stellen, weil ich sie dir nicht beantworten kann und jemand anders ja nicht da ist. Insofern eine ernst ungünstige Voraussetzung, ein richtig fetziges Gespräch zu führen. Ach, das war doof. Das ist blöd, wa? Ach Mensch, da haben zwei zueinander gefunden und dann merken sie, sie passen ja nicht zueinander. Ja, das ist ja schlecht. Ja? Nee, tja, was kann man da machen? Nee, ja, ich weiß, was man da machen kann. Ja, was? S-C-H-L-U-S-Z. Okay, das ist eine Möglichkeit. Bye, Baby. Okay. Lass es mich auf Englisch sagen. Tschö. Tschüss. Ja, jetzt hätte nur noch Tschö mit Ehe fehlt. Hallöchen. Tag, wer bist denn du da? Hallo. Hallo? Ja. Hallo Kuttner, hier ist Andreas. Wieder eine ältere Stimme. Och nö. Nee? Nö, kann man nicht umgehen. Wie alt bist du? 23. Stimmt, ist überhaupt gar nicht älter. Wie konnte ich mich so täuschen? Weiß ich. Wie konntest du mich so täuschen, Andreas? Tja, jener kann's ja immer nicht. Aber du hast einen ernsthaften Beruf, nehme ich mal an. Der eine Stimme schnell altern lässt. Wenn man Tischler als ernsthaft bezeichnet. Ist ein ernsthafter Beruf. Ist ein ernsthafter Beruf. Natürlich. Gut. Ey, aber ganz wenige Leute können doch wirklich richtig was machen, wo man was draufstellen kann, zum Beispiel. Auf Radiosendungen kann man doch nichts draufstellen. Das ist natürlich wahr. Ja? Also ich finde, dass Sachen, auf die man mal draufstellen kann, oder Sachen, mit denen man werfen kann, oder Sachen, die voll runterfallen können, dass die ernsthaft sind, dass die viel wichtiger sind als viele andere Sachen, auf die man nicht draufstellen kann. Das ist ja schon fast ein Kompliment. Ja. Bist du so ein selbstständiger Tischler? Nee. Du arbeitest in so einer riesen Möbelfabrik? Nee. Und hast nur mit widerlichen Spanplatten, die stinken und Formaldehyd enthalten, zu tun? Nee, niemals. Nee? Niemals. Sondern richtig natürliches Holz mit harzverklebten Händen gehst du deinen ganzen Tag durch die Werkstatt? Ja, so ungefähr. Und was stellst du da so her, außer Tische? Alles, was ein Tischler so macht. Bist da so ein Stuhler und ein Fensterer? Fenster auch. Und ein Regaler? Ja. Regale hoch, ja. Ja. Und was stellst du so am liebsten her? Ach, Stullenbretter und Kochlöffel. Ja, das ist, also Kochlöffel ist ja nicht mal so verkehrt, ist aber mehr eine Schnitzerei. Kochlöffel ist schon fast Gesellenstück, oder? Das ist wahr. Nee, ist ja aber ohne Verbindung. Ohne Fugen und Schwalbenschwanz. Kann man ja machen. Kochlöffel mit Schwalbenschwanz? Warum nicht? Das macht aber wenig Sinn, oder? Dementsprechend verlängern. Den was verlängern, den Stiel? Den Stiel, den Griff. Ja. Ah ja, nicht schlecht. Genau. Hast du denn auch so ein Gesellenstück machen müssen? Habe ich auch machen müssen. Und was hast du da gemacht? Na, so ein Sekretär. Ein Sekretär? Ein Sekretär. Ja. Der dann richtig aussah wie ein Alter oder eher ein normaler, moderner, ins Bauhäuslerische spielender Holzsekretär? Nee, also eher ein Alter. Hm? Und was macht man denn mit so einem Gesellenstück? Ist ja unnütz, dafür gibt es ja nicht einen wirklichen Auftraggeber, sondern das stellt man her, ne? Stellt man sich hin. Stellt man erst her und dann stellt man es hin. Und wenn mal einer kommt und dann viel Geld bietet, dann stößt man es ab. Ach, dann vertrennt man sich doch von einer möglicherweise biografisch sehr wichtigen Phase seines Lebens. Ja, ist eine Frage des Preises. Ja, wollte ich gerade mal fragen, wie hoch ist denn der Preis für so ein Gesellenstück? Kannst du ruhig sagen, oder hast du das steuermäßig nicht ordentlich behandelt? 4.000 Mark. Wie viel? 4.000. 4.000 Mark für einen Gesellensekretär. Ja, doch. Und der dann aber schön Nussbaum? Nussbaum sehen, ja. Esche, Eiche. Esche, Eiche. Und aber gebeizt? Nee, nicht gebeizt. Nee? So wie das Holz ist, so wie der Baum ist, nicht irgendwie verfälscht. Dann kann man gleich Warmplatte nehmen. Und dann aber, wie hast du da die Oberfläche behandelt? Ich meine, immerhin 4.000 Mark und Gesellenstück. Ja, die wird geölt, gewachst, poliert. Ja. Ach, gewachst auch noch? Gewachst auch noch, ja. Erstmal so ölen und dann aber noch Wachs auf? Und dennoch wachsen, genau. Wie macht man das Wachs denn darauf? Das interessiert mich ja jetzt. Mit einem kleinen Lappen und dann wird poliert bis zum Absinken. Mit dem Lappen, was für Wachs ist denn das? Das ist Bienenwachs, Naturwachs. Richtig Bienenwachs? Naja. Und das mit dem Lappen verreiben? Genau. Und dann ganz, ganz doll reiben, dass es richtig warm wird unterm Lappen? Genau, ja. Ja? Und dann glänzt es nachher so schön und hat richtig eine dichte, geschlossene Oberfläche? Genau. Und wenn man dann aber heiße Teetöpfe drauf abstellt, hinterlässt das Ringe, die, wenn die unten feucht und heiß sind? Feucht wen, ja. Und heiß, ja gut, ja, das ist natürlich... Ja, das macht man ja nicht, wenn man sich sowas... hinstellt für 4.000 Mark, stellt man keine heißen Töpfe. Aber andererseits sitzt man am Sekretär, schreibt möglicherweise einen Brief und will gerade dabei Tee trinken. Ja, dann muss man das halt irgendwie anders regeln. Ach, dann ist doch so empfindlich, dass man da nicht heiße Teetassen drauf abstellen sollte. Doch, das stimmt, ja. Mhm, das ist aber auch ein Widerspruch, oder? 4.000 Mark und man darf nicht mal heiße Teetassen drauf abstellen? Na, dafür ist er doch nicht gedacht. Dann kann man sich ja auch einen Tisch kaufen. Da kann man dann noch heiße... Ach, dann noch mal 3.000 Mark daneben stellen, damit man die Teetasse abstellen kann. Genau. Mensch, Mensch, Mensch, ihr Tischler verstehtet aber auch, euren Schnitt zu machen. Tja. Tja, irgendwovon muss man ja leben. Eben. Mensch, jetzt muss ich hier noch deine Sprüche bringen. Hast du nicht manchmal das Gefühl, dass du mich ein bisschen ausbeutest? Ich beute dich aus? Ich stelle dir schicke Fragen und muss dann aber selber noch die entsprechenden Antworten geben. Und im Grunde kannst du das aber als Gespräch abbuchen. Was ja, nicht anderes als ein Monolog von meiner Seite war. Tja, wie soll ich dir da helfen? Vielleicht indem du mal überhaupt selber was sagst. Wenn ich dir eine Frage stelle, du dann nach einer ausführlichen, umfassenden, ehrlichen Antwort suchst. Ja, mach ich. Machst du? Zum Thema. Zum Thema? Aber, ja, zu diesem Beatles-Thema. Ja, wobei Tischler finde ich auch nicht uninteressant. Ich auch nicht. Wie lange bist du denn jetzt schon Tischler? Bin jetzt seit, ja, wenn man alles mitzählt, 5 Jahre. Sag mal, aber eigentlich im Grunde ist doch Tischler ein Beruf für das Leben, oder? Ja, doch, sollte er sein, sonst wird man es nicht machen. Das heißt, du wirst die auf absehbare Zeit, sagen wir mal noch 40 Jahre bis zur Rente Tischler sein. Kann passieren, ja. Ist das ein Gedanke, der dich eher traurig macht? Nö, oder eher der, nicht. Der dich mit Glücksgefühlen erfüllt? Ja, doch, denn eher die Glücksgefühle. Ja? Also ja, immer doch. Die Freude, früh in die Werkstatt treten und den Geruch frisch gesägten Holzes in der Nase zu haben. Ja, doch. Mhm. Wie wohnst du? Wie groß ist denn deine Wohnung? Na, ich hab 3 Zimmer. Wohnst du alleine? Ich wohne alleine, ja. Ja. Aber da bist du aber prima bedient mit 3 Zimmern. Ja, hab ich schon. Ja. Und jetzt die Möbel. Welche Möbel, die da drinnen stehen, stammen alle nicht von dir? Auf ja. Der Videoschrank, der Musikanlagenschrank. Ja. Kommode. Oh. Steht schon einige drin, was nicht von mir ist. Und sind das solide Möbel oder sind das jetzt Übergangslösungen, von denen du denkst, dass du die nochmal durch selbstgefertigte Möbelstücke ersetzen wirst? Na, das sind dann doch schon Übergangslösungen. Die werde ich, wenn ich die Zeit habe, werde ich die ersetzen. Das heißt, es wird nochmal einen ordentlichen, hölzernen, selbst getischlerten Videoschrank geben bei dir in der Wohnung. Ja, so ungefähr. Geölt und gewachst und poliert bis zum Abwinken. Genau. Aber keine heißen Teetassen drauf abstellen. Aber keine heißen Teetassen, genau. Ah, ja. Was ist denn das größte Möbelstück, was du selber gemacht hast, was da in deiner Wohnung ist? Ja, da liegt jetzt gerade drauf, das ist das Bett. Ach, bis hin zur Matratze, alles Holz. Nee, die Matratze weniger. Ja. Aber so das Drumherum um diese Matratze. Mhm. Gut, nun bist du ja einer der wenigen Tischler, die Beatles bewegt sind. Na, eigentlich ja nicht. Wieso nicht? Weil ich eigentlich weniger Beatles bewegt bin. Ach. Und du wolltest jetzt nur anrufen, um zu sagen, dass dir die Beatles eher vorbeigehen? Na, wieso nur? Nee, nicht nur, eher. Naja, also eher wollte ich anrufen, um zu sagen, dass ich das immer sehr schade finde, wenn so eine Gruppe, die gute Musik gemacht haben, durch diese Trends wiederholen und durch den Medien jetzt Jahre über Jahre so oft wiederholt werden, bis man sie eigentlich schon ja nicht mehr hören kann. Wobei so über die Jahre. Über die Jahre ist es ja bei denen eher so ein komischer Effekt, dass die offensichtlich für 100.000 sehr, sehr, sehr, sehr, sehr verschiedene Leute funktionieren. Dass immer ganz Jungsche wieder anfangen, Beatles zu hören, dass aber auch, sagen wir mal, Waschmittelfirmen nicht davor zurückscheuen, daraus Reklamemusiken zu machen und dass auch Autofirmen danach dazu neigen, ihre Autos nach Beatles-Songs zu benennen und so. Naja, das ist ja erstmal. Werbung schreckt ja vor wenig zurück. Ja. Aber ich meine, Werbung nimmt natürlich auch das immer, von dem sie denkt, dass es dann auch funktioniert. Was ja bei den Beatles offensichtlich der Fall ist. Ja, klar, weil ja, ja auch ein großer Teil der Leute ist ja doch und dann schon von Alters her stark mit Beatles verbunden. Aber ich eigentlich weniger. Und wenn es dann zu so einem Volkssport gemacht wird, eigentlich dann eher überhaupt nicht, schon aus Protest. Und wie artikuliert sich dann da dein Protest? Du kaufst jetzt also nicht die Beatles-CD, sondern? Ich kaufe mir erstens nicht die Beatles-CD, dann rufe ich bei Kuttner an, sage, dass ich das nicht schön finde und na, dann prima. Hat ich das auch schon. Weil sonst würde ich mich ja indirekt doch wieder in diesen Zug mit quetschen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, eine schicke Zeitschrift mit einem schönen John Lennon-Foto vorne und John Lennon und Yoko Ono aufgemacht wäre, dann würdest du die auch eher nicht kaufen? Eher nicht, ja. Auch wenn es aber, sagen wir mal, die intimsten Geheimnisse von John und Yoko versprechen würde? Na, dann erst recht nicht. Dann erst recht nicht? Nee. Und wenn Sie sagen würden, hier ist das letzte Interview mit John Lennon drin oder unveröffentlicht? Das allerletzte, bisher unveröffentlichte? Naja, erstens kann man es kaum glauben, weil sie ja mittlerweile alles veröffentlicht haben. Ha? Und nö, dann auch nicht. Gut, du hast jetzt voll die konsumkritische Fraktion vertreten. Gut. Dafür danke ich dir sehr. Gut. Das ist schön, wenn der Anrufer das sagt und man nicht alles sagen wir mal, selber sagen muss. Wunderbar, ich danke dir auch. Wir haben alle Menge Anlass, uns gegenseitig zu danken. Auch insbesondere danke ich dir für den Tipp mit dem Bienenwachs. Wo gibt's denn Bienenwachs? Im Baumarkt. Ist das sehr hart? Nee, das ist in flüssiger Form, das ist so viel löst. Ah ja, und dann kann man das schön verreiben. Kann man wunderbar. Ah, dann kannst du dir vorstellen, was ich am Wochenende machen werde. Gut. Reiben. Tschüss. Mit dem Baumwolllappen. Okay, tschüss. Alles klar, tschüss. So, dann spielen wir jetzt meine Musik von jemandem, den ich sehr achte und der extremer Beatles-Fan ist. Daniel Johnston aus Austin, Texas. Und ich habe mir von dem neulich, als der irgendwann mal in Berlin war, da sind extra Hamburger Daniel Johnston-Fans angereist und haben Daniel Johnston beglückt mit einem Splitter aus den Bohlen des Starclubs, haben ihm den Fußbodenholzsplitter überreicht. Und was soll ich euch sagen? Daniel Johnston war total glücklich. Hier singt Daniel Johnston von den Beatles. When I was born in 61, they already had a hit. They worked so hard and they made it dope. They really were very good. They deserved all their success. They earned it, yes they did. They didn't buy their respect. And everybody wanted to be like them. Everybody wanted to be the Beatles. And I really wanted to be like him. But he died, the legendary rocker. It's history now to read. Hard to believe, but it really did happen. Four lads who shook the world, God bless them for what they've done. Woraus andere Leute tausendseitige Bücher machen, die Story der Beatles, gesungen von Daniel Johnston. Tag, wer bist denn du da? Na, ehe du dich entscheiden kannst. Daniel Johnston werden wir sowieso nochmal gleich hören vor den Nachrichten. Er kann nicht nur von den Beatles singen, er kann auch Lieder von den Beatles singen. Er kann nicht nur Lieder von den Beatles singen, er kann auch Lieder von den Beatles singen. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Ja, Tag. Ja, hallo, ich bin der Nils. Wie geht's? Kutte. Nils, an deiner dämlichen Ansprache, an diesem aufsässigen Unterton in deiner Stimme höre ich sofort, dass du ein eher tendenziell jüngerer Mensch bist. Ja, korrekt. Ja, korrekt. 20, ja. Ja, circa 20 und überschäumendes Selbstbewusstsein, was ja einem, sagen wir mal, 60-Jährigen, der auf Stolz auf ein Lebenswerk zurückblicken könnte, zur Ehre erreichen würde. An der Stelle aber 40 Jahre trennen dich von diesem Zustand und jede Menge Lebenswerk trennt dich auch. An der Stelle also eher unangebracht, Nils. Nee, ich finde das. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Ja? Also, was mich natürlich qualifiziert, jetzt hier trotzdem anzurufen, ist, dass ich eben Kolonialherr bin. Ja. Ja. Ja. Nils. Ja. Nils. Ja. Nils. Ja. Wollen wir uns jetzt mal vorsichtig ins Badezimmer begeben, das Schüsselchen mit dem kalten Wasser rausholen und da die Füße reinstellen? Und vielleicht versuchen, wieder ein bisschen runterzukommen? Jetzt bin ich unten. Ganz vorsichtig, dann bleib da. Ist eine Haltung, die dir durchaus steht. Tag, wer bist du da? Hallo? Hallo? Unentschiedenheit kennzeichnet die heutige Generation. Anrufen ja, aber dann was sagen, ach nee, doch nicht, da verlässt mich der Mut. Hallo, hallo? Ja, dann sei vom Mut verlassen, ich rede dann auch nicht mit dir. Tag, wer bist du? Oh. Schön anzuhören, leider kaum zu verstehen. Hallo junger Mensch, der du da den Plattenspieler bedienst. Bist du denn bereit, hier Auskunft zu geben, Rechenschaft darüber abzulegen, welcher Art Musik du da gerade spielst? Nee, offensichtlich eher nicht. Denn wenn wir jetzt nochmal eine schöne Blende machen, erstmal hoch und dann runter. Hey, tolle Blende, wa? Und jetzt wird hinten aufs Fade-Out raufgesprochen und abmoderiert. Das war Musik von, weiß ich jetzt auch nicht genau leider, von wem das war. Wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja, Tag. Willkommen in der Waldwuffelabteilung, ja. In der Waldtelefonanlage. Endlich angekommen in der Waldtelefonanlage. Ja, ist schwierig. Also, von der Stunde war ich ja noch recht munter, aber ist nicht so doll gewesen. Ich höre dich bloß jetzt irgendwie nicht im Radio oder nicht am Telefon, also irgendwie. Du hörst mich jetzt überhaupt ja nicht. Ja, ich muss jetzt erstmal so über das Radio laufen. Oh, da kann man schon. Ach so, warum? Ja, jetzt, aber also in meinem Telefon höre ich dich nicht. Warum denn nicht? Vielleicht ist dein Telefon kaputt? Nee, ich glaube nicht. Gut, aber nee. Was könnten dann kaputt sein? Nicht mit M. Was könnten dann kaputt sein? Das Ohr vielleicht. Oh. Vom langen Halten. Nee, also wir hatten ja die Sendung. Die Beatles, ne? Wer bist denn du überhaupt? Die Grit. Die Grit? Mhm. Ey, die Grit, man sagt doch aber nicht die zu seinem Vornamen. Na, oder der? Nee, Grit. Naja, aber der auch nicht. Die Grit. Na gut, meinetwegen die Grit. Ah? Tag, die Grit. Ja, und wir hatten die Beatles, ne? Irgendwie heute so den ganzen Tag. Heute so den ganzen Tag und jetzt sollen aber eher die vernachlässigten Aspekte der Beatles... Nee, wir haben den Tag auch nicht mehr, ist ja schon heute, also eigentlich... Richtig, ist ja schon, im Grunde ist ja nicht mehr Beatles-Tag. Ja, eben. Zack, I Can Get No Satisfaction können wir jetzt spielen. Ja, theoretisch müsste ich dann wieder auflegen, weil die Story, die ich dir irgendwann mal heute vor 2 Stunden erzählen wollte, dann nicht mehr passt. Ach so, ist eine richtige Beatles-Geschichte, die du jetzt hier loswerden willst. Ja, nur was ganz Kurzes, also eigentlich ganz witzig, also so mit zarten 17... ist man dann so als Ossi-Frau irgendwann mal so, naja, man muss heiraten, nicht? In den 17er Jahren schon? Bitte? Mit nein, 17 nein, mit schon? 17, mit 17. Mit ne? 17 schon? Ja, ja. Wie alt bist du denn jetzt, Grit? Bitte? Wie alt bist du jetzt ungefähr, Grit? Naja, schon ein bisschen älter. Schon ein paar Jahre lang, 29? Na, fast, ja, fast richtig. Aber ist eigentlich scheiße, wenn man älter geschätzt wird, nicht als Frau? Nee, ist nicht so wichtig. Jedenfalls... muss man ja dann da aufs Standesamt oder so und durfte sich dann zu Ostzeiten dort auch Musik auswählen. Ja. Und was nimmt man? Natürlich die Beatles, nicht? Und was nimmt man als Hochzeitsmusik von den Beatles? Ja, dann, ich dachte, das war Yesterday vielleicht. So kleiner Rückblick, nicht? Ah, ja. Ja, und dann... Da wäre schön, wenn man Michelle heißen würde, wa? Ja, Michelle war nicht, aber Yesterday hat auch ganz gut gepasst. Und die Standesbeamte meinte dann, wenn das Lied zu Ende ist und dann noch die Zeremonie nicht zu Ende ist, ob sie denn dann noch ein Lied von den Beatles spielen sollen, nicht? Ja, habe ich gesagt, okay. Und als man dann da so saß oder stand, ganz andächtig und ganz schwitzig, nicht? Honecker lachte freundlich von der Wand herunter. Ja, genau, der auch, ja. Und dann kam so im Hintergrund ganz langsam und leise, weil dieses Yesterday zu Ende war, Let It Be. Ach, siehste, ja, kam's ja, doch noch. Ja, haben sie gut mitgedacht. Hä? Ja. Und war das jetzt eine besonders ausgebuffte Standesbeamtin oder war das eher Schusseligkeit und... Ich weiß nicht. Vielleicht war sie ja sehr interessiert an meinem ehemaligen Ehemann. Ach so. Ja, ich meine, es wäre ja ein guter ja. Typ gewesen, hä? Ja, aber offensichtlich hat der Rat der Beatles seine Gültigkeit gehabt. Ja, hat es. Ja? Wie lange hat denn die Ehe gehalten? 5 Jahre. Ach, hast du dann aber doch 5 Jahre gebraucht, um den wahren Gehalt dieses wunderbaren Beatles-Songs zu erschließen? Nein, der Schock, der kam dann schon beim Hören, nicht? Ach, da war dir dann im Standesamt, war dir quasi schon klar, au, au, au, die Grit, da hast du aber einen großen Fehler gemacht. So kann man es vielleicht sagen. Ehrlich? Ei, ei, ei, ei, ei. Nein, Mensch, dann beschreib doch mal noch, wie der Tag weiterging. Wie der Tag weiterging. Ja, da schießt dir im Ring überstülpen, schießt dir durch den Kopf, du machst jetzt einen Fehler. Der wird so schnell nicht zu korrigieren sein. Dazu brauchst du 5 Jahre mindestens. Aber immerhin, ne? Ja. Ja, doch. Also. Und dann ging es aber gleich so weiter. Noch am selben Tag? Ja. Wie denn? Nicht am selben Tag, aber ich meine, der Tag selbst war ja noch ganz... Wann habt ihr denn geheiratet? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Oh Gott. Ungefähr. Relativ früh. Also eher vormittags. Früh. Früh? Also vor dem Aufstehen. Wieso vor dem Aufstehen? Na, früh ist früh, nicht? Ach so, richtig früh. Also ich meine, Kunde, wenn ich mich mit dir hier um 12:30 noch unterhalten muss, kann man ja nicht vor dem Aufstehen aufstehen. Naja, aber sag mal, du wirst dich doch nicht am Vorabend deines Hochzeitstages mit mir unterhalten haben. Nein, sicher nicht. Um 12:30 noch. Aber das hätte doch sofort Ärger gegeben. Vielleicht mit dem zukünftigen. Ach, mit dem hast du noch einen langen Schwatz gemacht? Was passieren würde, wenn sie dann dort Let It Be spielen? Ach, das habt ihr euch vorher schon ausgemalt? Ja, hätte man sich ja in dieser Nacht unterhalten können, nennen. Nee, wir reden ja jetzt nicht über können, nennen, sondern wir reden über wirklich gewesen. Ach, wirklich gewesen, oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir saßen zu viert im Bett und haben Sekt getrunken. Das war sehr lustig. Am Vorabend? Am Vorabend. Wer waren denn die anderen zwei? Schwiegermutti und Schwiegervater. Nee, prima, nee, großartiger nee. Einstieg in den Hochzeitstag. Nee, das... Ja, dann also raus aus dem Standesamt und erstmal ins Hotel Stadt Berlin in den 37. Stock. Bitte, in die Müggelseeperle. Wohin? In die Müggelseeperle. In die Müggelseeperle. Und dann ein ordentlicher Hochzeitsschmaus. Und im Hintergrund singt Achim Menzel. Ja? Was denn? Die Verbitterung nimmt ihren Lauf. Achim Menzel? Ja. Oh, ja, es leuchtet irgendwie. Ja, Achim Menzel ist unsäglicher Terror, menschenverachtender und zynischer. Ach, schrecklich. Der sich aber des Gesanges befleißigt. Oh, auch das noch. Ja, gruselig. Ja, besser nicht ran. Gut, ihr also panikartig raus aus der Müggelperle, nach Hause. Die Ringe abgerissen, ja? Im nächsten Container geschmissen. Dann der unselige Versuch einer Hochzeitsnacht. Let It Be klingt danach in den Ohren der jungen Braut. Dass wir irgendwie in der Nacht noch an die Ostsee gefahren sind. Ah ja. Ja. Ja, und wann gab's dann die erste Katastrophe? Wann trat die unselige Prophezeiung der Beatles, verwirklichte sich Ach, zum ersten Mal? Ach, das ging dann relativ schnell. So die Wende kam und dann kam so bei den meisten, glaube ich, auch alles andere. Ach, die Mauer war weg, der Damm gebrochen und alle... Genau, und raus da. Alle trieb dich weg von deinem Mann. Ja. Und heute? Ja, heute. Heute versteht ihr euch manchmal wieder. Wir verstehen uns ja. Ja? Wart ihr wieder mal in der Müggelperle? Nee, das sollte man mal machen nach 5 Jahren. Ja. Wer hat bei der Scheidung eigentlich die Beatles-Platte mitgenommen? Ist ja wahrscheinlich der noch mal heiraten will, aber unter Vorbehalt. Wir haben sie in der Mitte durchgebrochen, vielleicht wollen wir ja beide. Nee, habt ihr nicht durchgebrochen. Ja, jeder so ein Stück lässt. Nee, wir hatten die, sei mal ehrlich. Die haben wir gar nicht, die wurde vom Standesamt gestellt. Das Standesamt selbst war Beatles-mäßig? Ja, selbst Beatles-Musik. Oh, dann war doch eine Gemeinheit, Let It Be zu spielen. Ja, eben, deswegen. Ja. Grit, ich danke dir für deinen Anruf. Okay, na. Tschüss. Daniel Johnston singt jetzt einen alten Beatles-Song, der im Grunde genau eher den Anfang beschreibt. Also alle, bevor zur Hochzeitskatastrophe kommt, I saw her standing there. Well, she was just, 17. And you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another when I saw her standing there? she looked at me, and I could see that before too long I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another. When I saw her standing there, well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in mine. Well, we danced through the night and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. Now I'll never dance with another since I saw her standing there. Well, she was just 17, and you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another when I saw she looked at me, and I could see that before too long I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another when I saw her standing there. Kurzinfo. 0.31 Uhr. Trotz internationaler Proteste hat Frankreich am Abend seinen vierten Atomversuch auf dem Mururoa-Atoll gezündet. Die Bombe hatte eine Sprengkraft von 40 Kilotonnen TNT. Abgezeichnet. Das Friedensabkommen für Bosnien ist in Dayton, Ohio von den Präsidenten Serbiens, Bosniens und Kroatiens paraffiert worden. Milosevic, Izetbegovic und Tudjman hatten sich zuvor nach über dreieinhalbjährigen Krieg und dreiwöchigen Verhandlungen geeinigt. Das Abkommen soll Anfang Dezember voraussichtlich in Paris unterzeichnet werden. Ablehnung. Die bosnischen Serben lehnen nach Angaben ihres sogenannten Parlamentspräsidenten Krajisnik die Vereinbarung ab. Sie missachte ihre Forderungen und werde nicht akzeptiert, sagte Krajisnik in Dayton. Unterstützung. Die Einigung der bosnischen Kriegsparteien wurde weltweit begrüßt. UNO-Generalsekretär Boutros Ghali, Europäische Union, NATO und zahlreiche Regierungen sprachen von einer historischen Chance. Überfällig. Die Länderjustizminister fordern die Aufhebung der NS-Unrechtsurteile. Die Nazis hatten 30.000 Soldaten wegen Desertion, Wehrkraftzersetzung oder Wehrdienstverweigerung zum Tode verurteilt. Die Opfer der NS-Militärjustiz gelten nach bundesdeutschem Recht bislang als vorbestraft. Sport. Im Achtelfinale des UEFA-Pokals gewann PSV Eindhoven gegen Werder Bremen 2:1. Bayern München besiegte Benfica Lissabon mit 4:1. Wetter. Nachts klar bis minus 8 Grad, am Tag stärker bewölkt um 0 Grad. Verkehr. Brandenburg A12 von Dreieck Spreeau in Richtung Frankfurt Oder. Zwischen Fürstenwalde und Frankfurt Oder gibt es einen Lkw-Rückstau zur Grenze in Polen. Um vorsichtige Annäherung wird gebeten. Die letzte freie Ausfahrt ist Storkow. Fritz wünscht dann doch gute Fahrt. Fritz im Konzert präsentiert die besten Konzerte der besten Künstler dieser Welt auf der besten Welle von Stadt und Land. Fritz im Konzert. Immer montags von 20 bis 22 Uhr. Cleveland, Ohio, September 95. Die Rock'n'Roll Hall of Fame wird mit einem 7-stündigen Konzert eröffnet. Auf der Bühne stehen Stars wie Bruce Springsteen, Sheryl Crow, John Mellencamp mit Johnny Cash, Aretha Franklin, Soul Asylum mit Lou Reed und Iggy Pop, Bob Dylan und viele andere. Sonntag, 27. November, 20 Uhr. Im Soundgarden präsentiert Fritz die Highlights dieses Konzertspektakels. Das Eröffnungskonzert der Rock'n'Roll Hall of Fame. Montag, 20 Uhr im Soundgarden. Und nur bei Fritz. Schäfchen beisammen war AG Geiger vom so ein seltsam Spätzeiten DDR-Sampler Celebrating the Eggman, a Tribute to John Lennon. Eigentlich die schönste Coverversion, die darauf zu finden ist. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich werde hier meinen Dienst noch 22 Minuten lang treu versehen. Da, wo mich der Sender hinstellt, will ich treuer Soldat sein. Draußen trampelt schon Trevor Wilson mit seinen kleinen britischen Füßen und wartet darauf, den Nightflight zu beginnen. Ist gleich soweit, Trevor. Vorher wird noch ein bisschen telefoniert. Tag, wer bist denn du? Hier ist Steffen aus Cottbus. Hallo. Hallo Steffen. Ja. Ach, du hast ja aber auch so einen resignierten Unterton. Schmerzte dich immer noch, dass John Lennon tot ist? Nö, das schmerzt mein Ohr. Erfüllte dich mit boshafter Freude, dass du ihn heute jetzt nochmal auf so einer neuen Musik Beatles Reunion, drei Lebende, ein Toter singende neues Lied hören kannst? Es schmerzt mich nicht, nee. Nee, erfüllt dich aber auch nicht mit Freude. Du hast vorhin sowas gesagt von Leichenflederei. Hat Johnny gesagt. Immer gleich abwiegeln und zurückgeben den Ball. Ja, du merkst, das ist ja schickte die Gesprächsstrategie nicht festlegen. Ich bin aufgegangen, als ich das vierte Mal gehört habe, da die neue Single. dass es vielleicht doch ein bisschen Leichenfledderei ist. Ja, und dass es fies ist, dass Yoko Ono eine olle John Lennon-Kassette aus ihrem Rekorder rauspult und die dem habgierigen Rest-Beatles überlässt. Aber von deren Seite ist es sicherlich sowas. Aber ich habe dann gleich nachher gedacht, vielleicht, wenn man jetzt dran denkt, man würde von alten Rubens noch ein Bildchen finden oder so, würden sich eigentlich alle freuen und sagen, schön, dass wir es uns angucken können. Ja, aber stell dir vor, die ganze Rubens-Bande tritt zusammen und malt das Bild erstmal zu Ende. Das passiert mal zu Ende. Ja. Ja, die also haben von, aber an der Stimme nicht mehr viel vom, gemacht. Vom Serien- ein Musik dazu ist eine gute, der alte Rubens würde auch einen Rahmen kriegen. Na, das Rauschen, wie man es wahrscheinlich auf der Kassette gehört hat, ist wahrscheinlich kaum zu hören. Das Rauschen hätten wir früher auch nicht hören wollen. Nee, aber hätten wir hören müssen, wenn wir jetzt die Kassette eingelegt hätten. Notgedrungen. Von Yoko. Aber wenn er es jetzt gesungen hätte, wäre auch kein Rauschen dabei gewesen. Vielleicht wollte er ja nicht singen. Ist ja nur Kassette geblieben. Hätte er ja selber ein Lied draus machen können. Ja gut, das ist ja ein bisschen, naja gut, aber so schlecht ist es doch nicht. Stimmt, lässt sich anhören, meinst du? Ja. Also dafür, dass es aus einer so tiefen Gruft kommt, ist es noch ganz gut. Aber denkst du, dass man nach 25 Jahren noch einen neuen Beatles-Song braucht? Und wenn ja, warum? Ja, wir können doch über Freddie Mercury und so weiter, das geht ja da überall weiter. Die sind alle schon lange tot und singen noch fleißig weiter. Ist es besser? Ist es gut? Da gibt's ja auch so eine Schweinerei, alte Jimi Hendrix-Aufnahmen, da haben sie auch dann den Bass und die Gitarre rausgenommen und danach neu eingespielt und nur Jimmys Gitarre genommen und so getan, als ob es so gemacht worden wäre. Verkauft sich, ist das ein Gut? Ist das gut, dass sich das verkauft? Ist das ein Grund oder ist das akzeptabel, deswegen gut, also ist das ein Punkt, der das rechtfertigt? Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sicherlich. Verkauft sich ja betet, scheiße und Trillerpfeifen. Trotzdem ist ein Unterschied, oder? Ja. Ja, der ist nicht so leicht feststellbar. Naja, man muss, wenn man es im Mund nimmt, kriegt man es schon raus. Du, wir sind ja eigentlich jetzt über 0 Uhr weg und jetzt könnten wir eigentlich auch über was anderes kurz mal reden. Ja, reden wir über was anderes. Pass auf, jetzt ist doch am Sonnabend, ist doch eigentlich 1000 Tage Fritz. Richtig. Es geht immer da in dem Sender diese Sage um, dass wenn man mehr wissen will, nur zu hören braucht. Ja. Aber es wird nie gesagt, wann das so ungefähr anfängt und ich habe es noch nicht rausgekriegt. Ach Gott, frag mich auch nicht. Über einen Sender zu gehen, mal zu sagen, wann das anfängt. Ja, nun bin ich jetzt aber, also was jetzt so Fritz repräsentative Aussagen betrifft, bin ich eigentlich nicht der kompetente über den Sendergeber. Ja, übergib's doch einfach an die Nachtredaktion. Ja, ich selber habe mir nämlich auch vorhin, um hinzugehen und müsste jetzt aber auch rauskriegen, wann das anfängt. Und sitze jetzt schon immer aufgeregt in meiner Küche vorm Radio und höre Fritz und höre Fritz und höre Fritz, um rauszukriegen, wann es anfängt. So ungefähr. Und jetzt steht draußen der großartige Trevor und macht seltsame Zeichen, die eine 19 ergeben. 19 Uhr? 19 Uhr fängt die Party an. Und wenn das nicht stimmt, können wir uns an Trevor wenden, ja? 18 Uhr fängt die Party an. Trevor, nicht, dass du jetzt, ja, um 17 Uhr fängt die Party jetzt bei Trevor an. Wir warten noch 10 Sekunden. 17 Uhr, letzten Angebot. 17 oder so, zum ersten, zum zweiten und 17 zum dritten. Zuschlag Trevor Wilson, ein unbekannter Anbieter aus Japan. 17 Uhr fängt die Party an. Trevor wird, lieber um 4 kommen. Trevor steht mit einer Ordnerbinde, wird am Einlass stehen und die Leute aussortieren, die reinkommen und die nicht reinkommen. Aber ich kann ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, schön. Jeder unbedingt hin. Trevor Wilson wird auch da sein. Und man kann ihn endlich mal anfassen und riechen, ja. Ja, er macht schon die typische Betrunkenen-Symbolik, die ihm da zur Verfügung steht, aber eine Sprache, die ja auch im Gestischen, derer er im Gestischen außerordentlich mächtig ist und die von ihm aus sehr, sehr differenziert ist. Er kann da ganz, ganz verschiedene Zeichen machen, die alle das eine bedeuten sollen. Ist aber auch eher schwierig, über den Äther zu bringen, ne? Ja, nee, ich kann das jetzt nur im Grunde beschreiben wie ein Fußballspiel. Und sagen, abseits Trevor Wilson. 17 Uhr in der Arena. Ja. Na gut. Und alle werden da sein und Come Together singen. Nur du nicht. Doch, jetzt weiß ich ja, wann es anfängt. Dann werde ich auch hingehen. Na prima, dann sehen wir uns ja. Das war's jetzt? Ey, ich bin doch jemand, der kompetente Informationen übers Radio vermitteln kann. Wenn es auch zweiter Hand ist. Ich danke dir dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, diese mir bisher selber unbekannte Fähigkeit hier unter Beweis stellen zu dürfen. Vielen Dank. Ja. Und herzliche Grüße nach Cottbus. Eine wunderschöne Stadt, in der du da lebst. Eine Stadt, die so tolle Menschen wie dich hervorgebracht hat. Eine Stadt im Aufschwung. im Buchkauffieber, ja. Ja, tschüss. So, wer bist denn du da? Naja, die Stimme kennen wir doch, ist doch wieder ein junger Simulant. Tach. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist John, John Winston Lennon. Du kennst mich? Ja. Deine Sendung ist über mich. Ja, ich nehme an, du bist relativ tot. Nicht richtig. Ich rufe aus dem Himmel an. Ja, schön. Oh ja. Wie sind denn, wie sind denn da so die Tarife? Oh, das zahlt Gott. Ja, aber trotzdem, du wirst der Tarife eben, selbst wenn Gott sie zahlt. Ja, das interessiert mich nicht, weil... Sollte einen aber interessieren, wenn der oberste Dienstherr die eigenen Tarife, die man wahrscheinlich auf einem Diensttelefon führt, die selbst aber privater Natur sind, wenn der die bezahlt. Das wird von der Kirchensteuer bezahlt. Kein Problem. Ja, dann kommt's ja wieder runter. Und trifft so ja möglicherweise mich, sodass ich natürlich ein berechtigtes Interesse daran haben kann, zu erfahren, wie groß denn da die Tarife sind. Ich denke nicht groß. Weil ich denke groß. Wenn ich jetzt an die Unsummen an Kirchensteuern, die Jahr für Jahr zusammengetragen werden, denke... Aber nicht nur ich telefoniere. Es gibt auch noch viele andere... Werden noch? Kannst du mir vielleicht mal Jimmy geben? Der telefoniert gerade mit einer... Ja, aber mit dem würde ich jetzt gerne. Vielleicht können wir tauschen, dass du mit einer mit telefonierst und Jimmy mit mir. Das ist ein sehr intimes Gespräch, was sie führen. Ja, ich würde mich auch freuen, mit Jimi Hendrix intime Gespräche zu führen. Er würde sich nicht freuen. Er würde sich freuen. Oh nein, ich glaube nicht. Ich kenne ihn besser. Ihr konntet euch, glaube ich, beide nie so richtig leiden. Insofern erstaunt mich das nicht, dass der scheintote John Lennon hier versucht, Jimi Hendrix on air zu verleumden. Ja. Ja. Das ist völlig korrekt. Johnny, schon mal versucht, die Gitarre zu verbrennen? Ja, aber funktioniert nicht. Nee, Finger verbrannt, ne? Brennt nicht. Ja. Dein scheiß Gitarre. Muss man schon nicht gut. Schon können. Ja. Johnny, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Ja, grüß den obersten Dienstherrn und vor allen Dingen Jimmy. Tschüss. Ja, tschüss. Wer bist denn du da? Hallo. Hallo? Ja. Hier ist Sascha. Tag, Sascha. Ich wollte eigentlich mal... Bist du der Sascha vom Anfang? Was? Bist du der Sascha vom Anfang? Nee, du bist der Sascha vom Ende. Nee, prima, ja, zwei Saschas heute in der Sendung. Aber du bist verdammt leise zu verstehen. Ja, dafür hallst du enorm. Ja, ich bin hier in einem großen Raum. Wo denn, in der Konzerthalle? Nee, in meinem Büro. Ach, du hast ein eigenes Büro und das ist so riesengroß? Ja. Was büroisierst du da? Architektur. Du machst Architektur? Ich du entwirfst formschöne Plattenbauten? Naja. Ja? Wie sie so an den Rändern Kiesel. Der Großstädte zu finden Kiesel sind? Für Kiesel, nee. Toll. So weit ist es nicht. Und hast neulich mit Prinz Charles ein bisschen geplauscht in Marzahn oder Hohenschönhausen oder wo der war und Rotkäppchensekt trinken musste? Oh, what the fuck should I talk with him? Nein, ich, Prinz Charles, nee. Hast du gestern Lady Di im Fernsehen gesehen? Nee, habe ich nicht. Wollte ich zwar, aber ist ja nur in RTL 2, glaube ich, gelaufen. Ja. Und in noch so einem anderen Sender. Und ich habe hier auch gar keinen Fernseher. Aber wie ist es denn ausgegangen? Ja, wollte ich dich ja gerade fragen. Ich wollte ja nur wissen, ob sie das eigentlich überhaupt gesagt hat. Ich bin heute am Zeitschriftenladen vorbeigegangen. Und da habe ich nur die Überschrift von der Bild-Zeitung gesehen. Ach. Und da haben sie gesagt... Ich stand vorhin auch vor so einem Lady Di packt aus. So. Ja. Jetzt hätte man eigentlich in den Laden gehen sollen und die Zeitung kaufen. Eine raffinierte Überschrift, oder? Die Neugier weckt und nicht zu viel verrät. Ich konnte der Versuchung widerstehen. Ehrlich? Ach, bist du ein willensstarker Mensch. Toll, wer um die Zeit noch im Büro sitzt, gleichzeitig Radio hört, telefoniert und wahrscheinlich arbeitet. Du wohnst da in deinem Büro. Ja, ich wohne da auch noch. Ein Wohnbüro. Ja, genau. Bist du da der einzige Angestellte in deinem Büro? Ja, meistens, ja. Also ich arbeite noch mit Kollegen zusammen. Ja, und was entwirfst du denn da vielleicht? So schicke Grabsteine? Ich mache mir Bauleitung, ja. Ach so. Achte also darauf, dass zum Beispiel... Ist im Grunde, was bei deinem Band eher so der Manager ist. Ja, so circa, genau. Ja? Ja. Der so ein bisschen dann, aber auch für die PA verantwortlich ist. Genau. Und vor allen Dingen für das Catering. Für die Rückkopplung. Für die Rückkopplung? Ey, die sind aber im Bauen nicht so gerne gesehen, oder? Nee, lieber nicht. Aber mal was anderes. Ja? Ich wollte eigentlich schon am Nachmittag anrufen, beziehungsweise ich habe das auch getan, aber da kam ich nicht durch. Und wolltest einen Beatles-Song singen? Ja, genau, bei der Sendung, da habe ich auch angerufen, aber ich wollte keinen singen, weil ich weiß nicht, mir würde da... Außerdem, da hätte man doch einen singen müssen, den niemand kennt, oder? Um seine Schallplattensammlung und abzugeben. Gerade aber um zu singen, um erfolgreich zu singen, hätte man... Also um zu singen, muss man die ja kennen? Ja. Und damit singt man genau die, die jeder kennt. Ja, eben, das ist... Ach. Nee. Ausgebuffte Konstruktion gewesen. Ich habe mir überlegt, vorhin, welche Beatles-Lieder ich kenne, die von anderen Interpreten gesungen worden sind. Und da ist mir eingefallen, von Spooky Tooth, I'm the Walrus. Ja. Und noch ein... Ach ja, von der Tina Turner, die hat auch nämlich Come Together gesungen. Das habe ich auf einer Single, da ist auf der Vorderseite Honky Tonk Woman drauf. Ei, da hat sie aber Feuer und Wasser und Esel und Ochs auf eine Schallplatte gepresst. Das ist eine feine Platte, nur die ist schon ganz zerkratzt und alles. Die habe ich mal am Flohmarkt erstanden. Ja. Aber mal noch was anderes jetzt. Und zwar verstehe ich nicht, wieso, vielleicht ist es aber auch irgendwann schon mal bei euch angesprochen worden, weil ich höre jetzt erst seit einer halben Stunde, seitdem du mit dem Tischler gesprochen hattest. Ja. Und zwar, warum macht ihr quasi Werbung einen ganzen Tag lang für eine Beatles-Platte? Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein totales Rätsel. Das ist, glaube ich, Interpretationssache. Man kann es natürlich böswillig in Richtung Werbung interpretieren. Ja. Man kann natürlich aber auch sagen, dass es der Versuch ist, dem Zeitgeist zu folgen. Ja. Weil... sicher ist da eine Platte entstanden, aber sicher hatte natürlich auch eine Menge Wirbel erzeugt. Ich habe mich draußen gerade mit Trevor Wilson darüber unterhalten und er meinte, warum auch immer, jedenfalls hatte mehr Wirbel erzeugt, als Wirbel entstanden wäre, wenn John Lennon wieder lebendig geworden wäre. Gott sei Dank. Da mag er nicht Jan zu Recht haben, ja Gott sei Dank ist es uns erspart geblieben. Wolltest du jetzt sagen? Ich sagte jetzt, habt ihr Nachsatz gemacht, dass es von mir aus ein Zitat bleibt. Im Sinne derjenigen, die das vermarkten. Ja. Aber auf jeden Fall gibt's ja offensichtlich wirklich irgendwo Beatlemanie. Wahrscheinlich brauchen die jungen Menschen doch immer Manien und Psychosen, denen sie so nacheifern können. Ja? Und vielleicht will auch die ältere Generation nochmal kreischen, die bei Take Z eben nicht kann. Ja, und da wird dann irgendwie alle 10 Jahre eine neue Beatles-Platte rausgeworfen. Und dann können so die 40-Jährigen auch nochmal kreischen und an früher denken. Ja, es wird halt auch immer heiß, es wird auch immer am Kochen gehalten, sag ich mal, dieses Thema. Also es ist natürlich schon faszinierend, alte Aufnahmen zu hören von Gruppen. Vor allem seit 66 haben die auch nicht mehr live gespielt, oder? Richtig. Und immer wieder also neue Aufnahmen oder Bootlegs oder Schwarzpressungen zu hören oder zu kaufen. Auf der anderen Seite sehe ich das halt so, dass ihr schon eben Handlanger auch der Werbung, also warum macht ihr nicht meinetwegen... Ach, der Punkt ist natürlich, dass sagen wir mal so eine, dass diese Art von Kultur natürlich immer aufs Engste mit Wirtschaft verflochten ist. Und wenn man der nacheifert Stück, oder spielt, die... Ist im Grunde genommen Ach, kick dir an, als Cobain gestorben ist, da sind gleich nochmal irgendwelche Nirvana-Songs, waren überall auf Platz 1. Was ja eigentlich auch eher deprimierend ist, wo man denkt, der Zeitgeist ist doch ein Arschloch. Aber das Problem ist natürlich, der Zeitgeist ist ein Arschloch, aber andererseits ist der Zeitgeist auch der Zeitgeist und nicht nur ein Arschloch. Er fehlt auch der Nabel. Ja? Ja, vielleicht auch der Nabel. Also er ist gleichzeitig mehrere Körperteile. Und da macht's dann eben kompliziert. Zeitgeist ist ja nur gemacht. Ja, nee. Also ich meine, selbst wenn du in einen Plattenladen gehst und dir die aller anständigste Platte kaufst, spielst du immer noch bei diesem Geldzirkus, der sich um Musik dreht, mit? Das ist richtig. Ja? Okay, aber was fasziniert euch selbst eigentlich an diesen ganzen, auch an den neuen Beatles, also an denen, die jetzt herausgekommen sind? Ich glaube, da gibt's nicht unbedingt eine pauschale Haltung in der Reaktion, sondern da gibt's ganz unterschiedliche Fraktionen. Da gibt's sicher die Hardcore-Beatles-Liebhaber und Fans und Freaks. Die, denen ich dann auch nicht widersprechen würde, wenn sie sagen, das ist ein großes Ereignis, Beatles ist super, super Musik, die ist haltbar, die hat die ganze Rockmusik mit angeschoben, mit in Young gesetzt oder weiß ich auch immer, dem kann man ja irgendwie kaum widersprechen und dann kann man nur sagen, ja, ist okay, warum nicht ein Beatles-Tag? Und wenn ich dann abends hier sitze und denke, Beatles-Tag, ja, dann muss man irgendwie überlegen, wie ich damit versuche umzugehen. Und dann spiele ich immer die Musiken, die ich am allerliebsten mag und die mit den Beatles zu tun haben. Und Daniel Johnston, wenn der Beatles singt oder über die Beatles singt, selber ein großer Beatles-Fan ist, dann ist das schon, finde ich, prima. Also, ich für mich so, dann macht's mir richtig Spaß, das zu hören. Ich hätte jetzt nicht unbedingt die Lust, die Fab Four hier zu spielen. Ja, ja. Ja? Ja, befriedigt mich zwar nicht so ganz, ich nehme das jetzt mal so hin. Ja. Ich kann ja die Welt auch immer nur in ihren Widersprüchen beschreiben, ja, und sie aber nicht erklären. Ja, das geht mir so ähnlich. Wir sitzen beide im selben Boot und vielleicht gar nicht mal so weit auseinander. Womöglich. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, ich danke dir. Ja? Tschüss. Tschüss. Dann schieben wir jetzt nochmal einen schönen Beatles-Cover hinterher. Eben nicht von den Jungs selber, sondern nochmal von Laibach, weil es so schön doch irgendwie anders klingt. Irgendwie teutonisch. Playing it, everyone's saying it, flowing. Laibach von einer Platte, die Welch ein Zufall, Let It Be heißt. Damit ist die Sendung ziemlich ans Ende geraten. Ich frage mich, was jetzt die jungen Menschen hier treibt, hier noch anzurufen. Tag, hallo? Hi. Ja. Das war aber knapp. Wir können jetzt ja nichts mehr sagen. Ich wollte eigentlich... Ein Schlusswort. Na, sag ein Schlusswort. Also, es gibt drei aktuelle Helden. Der eine ist immer noch John Lennon. Der nächste ist Jürgen Klinsmann. Und der dritte ist, eigentlich... Klinsmann wegen dem Mittelfinger? Nein. Ach, das ist Herr Effenberg. Ja, und der dritte ist Jürgen Kuttner. Bloß, der ist es eigentlich nicht mehr, weil... der falsche Tod ist. Bis Montag 16 Uhr. Da hat der Kollege Tommy Wosch dafür gesorgt. Tja... Dass das jetzt nicht mehr ist, sondern ein kleiner, schüchterner, zurückhaltender. Hey, zwei Seelen wohnen in meiner nur dem Genossen Brezhnev vergleichbaren Brust. Ein debiler Kollege hat es geschafft, den dritten Helden zu stürzen. Das darf nicht sein. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ein großes Schlusswort. Tschüss. Ich verabschiede mich jetzt hier mit einer Musik, die mit Sicherheit nicht von den Beatles stammt. Will euch darauf verweisen, dass diese Sendung in der nächsten Woche am Dienstag um 22 Uhr ihre Fortsetzung findet und im unmittelbaren Anschluss hieran Trevor Wilson sein unseliges Werk aufnehmen wird mit dem Night Flight. Genug des Guten. Also, I hate the Beatles, fuck the Beatles.